Claudius und Korns heitere Lesung. Geertix. Heißt das dann auch Serix Geertix? Nee, Ser ist ja nicht Geschlechts. Ja, aber könnte man ja mal. Nee, das ist ja affig. Ja, so vorsichtshalber einfach mal alles neutralisieren. Das ist ja affig jetzt. Du bist affig. Deine Mutter ist affig. Wir wollten hier nicht mehr über meine Mutter reden. Ne? Spaß, so, also. Ja, hier mit die Kassetten. Sehr Geertix Organismix unserer Hörerschaft. Wir müssen gleich mal mit einer Programmänderung beginnen. Wir hatten gestern großspurig angekündigt, dass wir heute ein Einhornbuch einlesen werden. Nun ist dieses Buch aber noch nicht da, da ich es am Samstagabend auf eBay gekauft habe. Das heißt, es ist noch nicht hier in Köln gelandet. Deswegen wollten wir aber trotzdem was einlesen und haben jetzt... Trotzdem darf sich die... Werte Hörerschaft, jetzt schon mal den goldenen Ehrennagel in die Brust rammen, denn Claudia hat einen katastrophalen Fehler gemacht. Sie hat einfach ein Buch gekauft, obwohl eines der goldenen Prinzipien dieses Formats ja ist, kein Geld dafür auszugeben. Hm. Also haben wir post hoc einen Fonds aufgelegt, in dem die Hörer einzahlen können, falls sie das Einhornbuch der Lesestunde stiften möchten, und es war ja noch keine 10 Minuten online, war das Geld schon zusammengekommen. Da muss man sagen, Chapeau, Respekt, Hut ab. Ja, und das von unserem lieben Hörer, dessen ich nenne jetzt nur mal sein Pseudonym, er heißt Anta als Pseudonym. Das erinnert mich wiederum immer an ein Lied von Teni, ja, einer finnischen Folkband. Ich kann zwar kein Finnisch, aber das, was da am Anfang gesungen wird, singe ich immer mit. Und zwar mit Anta Viratasate. Ja, danke. Jedenfalls wird, wenn das Buch da ist, entsprechend die nächste Folge mit diesem Buch produziert. Und dann bekommt der Hörer nochmal extra Credits. Heute aber zu etwas völlig anderem. Unser heutiges Buch heißt Reinkarnation und Karma. Und ist von William Walker Atkinson. Ich schätze mal, das ist ein Standardwerk, oder? Hast du da was zu recherchiert? Kleiner Scherz. Ja. Kannst du ja jetzt mal kurz machen. Nein. Was das für ein Typ ist, das gucken wir doch eigentlich immer. Nein, eigentlich gucken wir das nie. Was gucke ich? Bei der letzten Schmalzbacke haben wir das geguckt. Nö, das ist ja irgend so ein... Also ich glaube, vielleicht ist das ja der Typ von der Diät. Mhm. Kann schon sein. Also ich esse gerade eine Pomelo. Und ich muss sagen, sie schmeckt weder nach Pommes noch nach Melone. Also der ist schon lange tot, so wie es aussieht. Und war ein Autor in der Neugeistbewegung. Aber egal. Jedenfalls, wir haben hier das Buch Reinkarnation und Karma aus Edition Solis. Vorne drauf ist Laub. Ein unscharfes... Orbs. Orbs und Laub. Unscharfes, oben orange-gelb, oben blau-grau-grünlich, in der Mitte weiß und dann so irgendwie unscharfes Laub. Und Orbs. Einen Klappentext gibt es nicht, denn wir haben das Ganze hier wieder online. Also beginnen wir gleich mit der Einleitung. Die gibt es auch nicht, es gibt nur ein Inhaltsverzeichnis. Ja, ja, das okay. Kommt in das Verzeichnis. Also, schauen wir mal ganz kurz an, was es für Kapitel gibt. Wir haben die frühen Völker, die Ägypter, Chaldeer, Druiden und Chinesen, die Römer und Griechen, die Hebräer, Essener und die frühen Christen. Essener, hieß das nicht die Eifernden? Waren das nicht so extrem sich an die Tora haltende Menschen. Sehe ich aus wie jemand, der Religionsunterricht länger als 7. Klasse hätte? Okay, die Inder, der moderne Westen, zwischen den Inkarnationen und darüber hinaus. Die Gerechtigkeit der Reinkarnation, Argumente für die Reinkarnation, Beweise für die Reinkarnation, Argumente gegen die Reinkarnation, das Karma-Gesetz. Aha. Ja, so ist es. Hier unser erstes Kapitel, Kapitel 1, die frühen Völker, hat... Mann, das sieht schon so bescheuert aus, dass ich keinen Bock... Das ist doch nicht lustig. Okay, danke. Ja, also das fängt an mit, was ist Reinkarnation? Transmigration der Seele, das Etwas, das den Tod überdauert. Die Seele nicht neu erschaffen, sondern eine Reisende auf ihrem langen Weg. Ach so. Ich würde sagen, damit fängst du mal an. Wieso? Weil du sonst immer im Klappentext schließt. Weil Pomelo hat ein Adhäsionsproblem. Hm. Naja, man kann tatsächlich ja mal lesen, was das ist. Mangels Klappentext und damit man so ein bisschen weiß, was dieser lustige Atkinson... Ist der eigentlich verwandt mit dem Mr. Bean? Mhm, glaub schon. Ja, wahrscheinlich ist das genauso lustig. Mhm. Gut. Johnny English fand ich ja ganz witzig, muss ich sagen. Damals. Ja, das trifft auf mich nicht zu. Du warst ja auch schon viel älter, als das rauskam. Kapitel 1, die frühen Völker. Mit Reinkarnation, in Anführungszeichen, meinen wir die wiederholte Inkarnation, also die fleischliche Verkörperung der Seele oder des immateriellen Anteils eines menschlichen Wesens. Oh, haben Vegetarier dann auch Inkarnation? Wieso? Weil Fleisch. Ja, der Vegetarier verkörpert ja auch fleischlich so, wie er ist. Er frisst halt keins. Ja, aber... Warum auch immer. Ja. So, der weniger bekannte Griff... Metempsychose, da kommen wir, glaube ich, der Sache schon so ein bisschen näher. Ich glaube, dass das eigentlich mit einer Psychose ganz gut erklärt ist. Ich glaube, es heißt Metempsychose oder Metem. Was soll denn Metem sein? Ja, ich denke, dass das Met heißt. Ah ja. Falsch geschrieben. Mhm. Und dann, also im Prinzip läuft das sowas wie Met Psychose. Verstehen Sie? Ja. Wird meist im selben Sinn verwendet und folgendermaßen definiert. Der Übergang der Seele als eine unsterbliche Wesenheit von einem Körper in einen anderen zum Zeitpunkt des Todes. Die Formulierung Transmigration der Seele wird gelegentlich ebenfalls verwendet und ist im Sinne eines Wechsels von einem Körper in einen anderen gemeint. Das heißt, wir haben alle Seelen mit Migrationshintergrund. Ist das so? Ja, das steht doch da. Also man kann gar nicht neu geboren werden. Das war ja das letzte Unterkapitel von diesem Kapitel, aber das wirst du uns sicher gleich alles noch erläutern. Ja, das ist doch eine gute Frage, ob noch Seelen neu erzeugt werden oder ob das so eine Art feste, wie gibt es einen Seelenerhaltungssatz, so wie Energieerhaltungssatz? Vermutlich schon. Die Sache ist die, zu der Zeit, als Seelen erfunden wurden, so als die ersten Menschen. Das ist jetzt, glaube ich, im Februar genau 3 Milliarden Jahre her. Ich glaube auch. Da gab es ja noch viel weniger Menschen und auch Seelen als jetzt. Und das heißt, wenn wir jetzt gerade... Ja, aber das ist ja hier mit Besessenheit. Zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Oder Herzen, man weiß es nicht. Aber es schlagen ja nicht in jedem zwei Herzen. Und wenn sich die Weltbevölkerung in 50 Jahren verdoppelt hat, dann... Ja, dann vielleicht... Ja, Moment. Du behauptest ja, dass eine Seele immer in Menschen versetzt wird. Und wir wissen ja nichts über die, Anpassungsmasse von zum Beispiel den diversen Wanzen und... Schalentieren. Ich mag keine Schalentiere. Die sind lecker. Ich kann übrigens auf Spanisch sagen... Soy alérgico a los crustáceos. Los crustáceos. A los crustáceos. Ich habe das... No, gracias. Soy alérgico a los crustáceos. In der spanischen Kommilitonin an ihre Pinnwand geschrieben. Ja, das ist sehr schön. Mhm. Doch meist wird der Begriff Transmigration in Verbindung mit den Glaubensvorstellungen einiger Naturvölker verwendet, nach denen die Seelen der Menschen manchmal als Bestrafung für ihre im Menschenleben begangenen Sünden in die Körper von Tieren wechseln. Das impliziert ja auch, dass Tiere, also dass man in einem Tierkörper nicht karmisch bestraft werden kann, weil man also als Tier nichts, vielleicht wenn du dann als Pflanze wieder keine Sünde begangen haben kann. Auch Affen vergewaltigen. Dieser Glaube stellt jedoch eine Fehlinterpretation der jeweiligen Vertreter dieser Reinkarnationskonzepte dar und ist nicht Teil der ursprünglichen Lehre. Das weiß er ja zum Glück. Denn diese Vorstellungen haben einen ganz gänzlich anderen Ursprung. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, verschiedene Lehren hinsichtlich der Reinkarnation, wie wir im weiteren Verlauf sehen werden. Trotzdem gibt es ein übergreifendes Grundprinzip, das all den verschiedenen Interpretationen und Lehren zugrunde liegt. Dieses grundlegende Konzept kann in einer allgemeingültigen Lehre zusammengefasst werden, nach der es im Menschen ein immaterielles Etwas, Seele, Geist oder inneres Selbst gibt, das beim Toast oder der Auflösung des Körpers nicht stirbt. Beim Toast? Ja. Du hast gerade Toast gesagt. Du solltest vielleicht aufhören zu essen. Nein! Sondern als Wesenheit darüber hinaus fortbesteht. Nach einer mehr oder weniger langen Ruhephase reinkarniert diese Wesenheit. Sie wird in einem neuen Körper eines noch ungeborenen Kindes wiedergeboren und lebt in diesem ein neues Leben. Also Abtreibung sollte nicht, sagt er. Wieso sollen sich die Äbte nicht reiben? Hab ich verstanden. Das machen die den ganzen Tag. Das stimmt, an kleinen Kindern. Und oder vor den, was, nur 100.000 Kinderpornos. Auf dem Computer. Ich kann das alles erklären. Das ist ein Unfall. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Nach einer mehr oder weniger... Sie ist sich ihrer früheren Existenzen mal mehr und mal weniger bewusst, trägt jedoch immer die Essenz, also die Ergebnisse ihrer vergangenen Leben in sich. Aha, also quasi eine Signatur. Ja, so Essenz. Also runtergekocht, runtergesotten auf da, so das Wesentliche, so. Mit die Kassetten. Aus diesen Erfahrungen entwickelt und formt sich ihr neuer Charakter, ihre Persönlichkeit. Üblicherweise wird behauptet, dass die jeweilige Wiedergeburt durch ein Gesetz der Anziehung bestimmt wird, das entweder als solches oder auch unter verschiedenen anderen Namen bekannt ist. Dieses Gesetz soll deswegen absolut gerecht sein, weil es die reinkarnierende Seele jeweils zu dem Körper und in die Umgebung zieht, die den Tendenzen des vorherigen Lebens dieser Seele entsprechen. Die Eltern sollen ihrerseits wiederum die Seelen anziehen, zu denen aufgrund früherer Beziehungen eine Verbindung besteht. Dieses Gesetz ist universell gültig, behandelt alle Seelen gleich und ist somit gerecht gegenüber allen, die ihm unterworfen sind. Das und wie hat er das rausgefunden? Das ist der allgemein formulierte Kern dieser elementaren Reinkarnationslehre, wie sie in den höchst entwickelten Auslegungen interpretiert wird. Ist das nicht auch wieder dieses Kinder suchen sich ihre Eltern aus mäßige? E.D. Walker, ein auf diesem Themengebiet bekannter englischer Autor, machte bezüglich dieser allgemeinen Lehre folgende bemerkenswerte Aussage. Die Reinkarnationslehre besagt, dass die Seele nicht als Neuschöpfung in diese Leben eintritt, sondern nach einer langen Abfolge von früheren Existenzen auf dieser Erde und anderswo. In diesen Existenzen entwickelte die Seele ihre gegenwärtige Charakteristik und ist nun auf dem Weg zu ihren zukünftigen Transformationen, deren Charakteristik sie heute ausformt. Noch? Ein Säugling ist nicht bloß eine Zusammenballung atomarer Kräfte, die für eine gewisse Zeit eine Persönlichkeit hervorbringen, bevor diese Ballung dann wieder in ihre Bestandteile zerfällt. Der Säugling bringt... Penis! Erstens werde ich dich auch gleich die ganze Zeit unterbrechen, zweitens bist du infantil und drittens riechst du... Sehr gut. Manchmal nicht so gut. Ich glaube, du spinnst. Der Säugling bringt auch keine leere Schriftrolle mit zur Welt und der dann die irdischen Aufzeichnungen die ersten überhaupt sind. Wieso machst du eigentlich einen Krach die ganze Zeit? Das ist ja krank. Du redest mit pseudo-englischem Akzent. Das nervt ganz furchtbar. Ja, du nervst. Nein, ich bin sehr nett. Ja, ich werde mich revanchieren. Vielmehr ist diese Schriftrolle bereits mit den Geschichten unzähliger Vorgenerationen beschrieben, von denen einige zwar der derzeitigen Lebenssituation ähneln, die meisten jedoch nicht und die bis weit in die tiefste Vergangenheit zurückreichen. Diese Aufzeichnungen sind zwar gewöhnlich nicht entzifferbar, aber ihre Charakteristik wirkt sich eindeutig auf den neuen Werdegang aus. Ähnlich wie fotografische Platten, alle unsichtbaren Lichtstrahlen, die sie eingefangen haben, erst nach der Entwicklung im Fotolabor offenbaren. Auch die derzeitigen Lebensabschnitte werden in diesen geheimen Gewölben des Gedächtnisses verwahrt, um so unbewusst auf die späteren Leben einzuwirken. Alle Eigenschaften des Körpers, des Geistes und der Seele, die wir jetzt besitzen, haben wir uns während früherer Geschehnisse angeeignet. Wir sind tatsächlich Erbe aller Zeitalter und für unsere Erbe allein selbst verantwortlich. Aufgrund weit zurückliegender Ursachen entwickelten sich die von unseren früheren Persönlichkeiten erzeugten heutigen Verhältnisse. Die Zukunft formt sich aus dem Schwung früherer Impulse heraus und mit Hilfe des göttlichen Gesetzes von Ursache und Wirkung. Wieso kotzt du nicht? Das ist ja richtig furchtbar. Es gibt keine Bevorzugung im Universum. Wir alle besitzen dieselben unvergänglichen Wachstumsmöglichkeiten. Diejenigen, die heute auf hohe weltliche Posten erhoben werden, können in Zukunft in ärmliche Verhältnisse absinken. Das scheint mir so eine dumme Haltungsparole zu sein, wo man den Status quo rechtfertigen kann. Mhm. Also wenn man sagt, ja, du brauchst dich gar nicht zu erheben gegen die Mächtigen und Ungerechten und die Menschenschinder, denn die werden ja nachher bestraft. Das ist wahrscheinlich ein ganz einfaches Konzept, um Widerstand zu ersticken und Lügenpresse! Und überhaupt mit dem Status quo hadernde zu entmutigen und auch zu sagen, ja, das ist nicht nötig, denn erstens würde Widerstand dein Karma beschädigen und zweitens wird ja die Gerechtigkeit dann im nächsten Leben den Diktator ereilen, der dann als Bettwanze oder Schleimpilzamöbe niedergeboren wird. Wer sagt denn, dass das was Schlechtes ist? Was? Eine Schleimpilzamöbe zu sein. Niemand sagt das, aber das Ganze hat ja wird ja aus der menschlichen Warte gesehen. Da ist es ja auch schlechter, als Frau wiedergeboren zu werden, als Mann. Im Buddhismus ist das ja eine Strafe. Also ich bin ja relativ zufrieden damit, eine Frau zu sein. Ja. Ich wüsste schon manchmal echt gerne, wie es wäre, einen Penis zu haben. Du hast wirklich sehr schwere Probleme. Du, als ob nicht jeder einzelne Mann auf der Welt sich schon mal Gedanken darüber gemacht hätte, wie es wäre, Hupen zu haben. Und die heterosexuellen Männer würden sich dann Gedanken drum machen. Die guten Alten, alle haben das. Ja. Auf jeden Fall. Dass sie sich den ganzen Tag selber an den Möpsen rumkneten würden. Ja, es tut mir leid, dass eine gewisse an diesem Podcast beteiligte Person das Ganze hier so in diese Pipi-Kacker Penisecke drückt und jeden einzelnen Satz dazu benutzt, zu zeigen, dass sie entsprechende, das schon weiß, wie die Genitalien heißen. Penis. Ich kann mich da nur entschuldigen. Aber gut, manche Leute haben einfach. Ja, ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass ich so einen humorlosen Podcast-Partner hier habe, der keine Freude mehr am Leben hat und nur noch alt und verbittert auf einem Schaukelstuhl auf seiner Veranda sitzt und mit einer Schrotflinte auf ich die fasse Kinder mal zeigt und den sagt: Humor von Claudia zusammen. Penis. Geh doch mal los! Penis. Das ist, im Grunde genommen ist es das, kann man sagen. Ja, und? Ja. Das ist daran schlimm. Nur so. So, also es wird dann noch ein bisschen verrückter. Das Ganze eiert sie hier so vor sich hin. Dann kommen irgendwie diese verschiedenen Völker dran und am Ende heißt es dann, von den Bewohnern der Fidschi-Inseln heißt es, sie glauben an eine schwarze Seele und eine weiße Seele. Erstere soll beim beerdigten Körper zurückbleiben und mit diesem zusammen zerfallen, während die weiße Seele den Körper verlässt und als Geist herumwandert, bis sie schließlich dieses Umherwanderns müde wird und irgendwann in einem neuen Körper wieder ins Leben zurückkehrt. Das heißt, die Ureinwohner Grönlands glauben an die Existenz eines Astralkörpers, der den Körper auch während des Schlafes verlässt. Dieser soll aber ebenfalls vergehen, wenn sich der Körper nach dem Tode auflöst. Mein Astralkörper hat mich schon vor 27 Jahren verlassen. Währenddessen verlässt eine zweite Seele den Körper eines Menschen, nur bei dessen Tod. Sie soll so lange fortbestehen, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeboren wird. Tatsächlich stellt ein Forscher fest, dass nahezu alle primitiven und halbzivilisierten Völker einen Glauben an eine zusammengesetzte Seele besitzen und auch bestimmte Reinkarnationskonzepte erkennbar sind. Das menschliche Bewusstsein scheint in all den unterschiedlichen Kulturen stets auf eine ähnliche Art und Weise zu funktionieren, es sei denn, man folgt der Theorie, nach der alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben und die verschiedenen Glaubensvorstellungen nur die Überbleibsel einer sehr alten, fundamentalen Lehre sind. Das wäre ja verrückt. Die beobachteten Fakten passen allerdings zu beiden Auslegungen. Im letztgenannten Zusammenhang können wir auch, und natürlich kommt das jetzt auch, die Legenden über das alte Atlantis, dem untergegangenen Kontinent, für die sich fragen, was das wohl sein könnte, erwähnen. Diese behaupten alle, dass deren Bewohner fest an die Reinkarnation, das Konzept einer zusammengesetzten Seele, glauben. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass wir in Bälde auch ein Atlantis-Buch lesen werden. Tun wir das? Hast du nicht eins runtergeladen? Nö, das nächste Buch wird... Der Atlanta irgendwie... Achso, ja. Ja. Das, ja, da die Überlebenden von Atlantis einerseits die Vorfahren der Ägypter und andererseits die der alten Peruaner sein sollen. Ja, das ergibt ja auch Sinn. Können wir hier eine mögliche Erklärung für die Verbreitung der Leere auf beiden Seiten des Ozeans finden? Denn gemäß dieser Theorie sollten sowohl die alten Peruaner als auch die Ägypter die ursprüngliche Leere an ihren jeweiligen Umgebungen angepasst und so an ihre Nachfahren weitergegeben haben. Wir erwähnen das sagenumwobene Atlantis jedoch nur am Rande, weil es für uns unser eigentliches Thema nur hinsichtlich eines möglichen gemeinsamen Ursprungs von Bedeutung ist. So endet das erste Kapitel. Die frühen Völker. Okay, was haben wir denn noch? Das ägyptische Seelenkonzept. Gründe für Roms Rückständigkeit bei spirituellen Themen. Boah, ist das uninteressant. Ich lese mal der moderne Westen. Es geht einfach nicht ohne Mike Krüger. So, wie komme ich denn hier jetzt mal, dass man mal was sieht? Jetzt mach doch mal da irgendwas. Da ist es. Der moderne Westen. In der modernen westlichen Welt erregt das Reinkarnationskonzept offensichtlich wieder einiges Aufsehen. Die westlichen Philosophien der letzten 100 Jahre haben diesem Thema erneut sehr viel Beachtung geschenkt. Wenn du wenigstens was Lustiges nehmen würdest. So meinst du so lustig wie deine Unterbrechung eben? Ich habe Penis gerufen. Penis ist immer witzig. Ah, ah, Penis, ah! Lustiger Clown Graneis. Ich heiße jetzt nicht mehr Graneis. Das ist wahr. Und gerade in den letzten 20 Jahren erlebte das allgemeine Interesse an diesen Lehren im Westen einen beeindruckenden Aufschwung. Derzeit lassen sich in amerikanischen und europäischen Magazinen etliche auf dem Reinkarnationskonzept basierende Gedichte und Erzählungen finden und viele Romane behandeln dieses Thema ebenfalls. Sogar einige aktuelle Theaterstücke basieren auf der allgemeinen Lehre. Ich möchte anmerken, dass aktuell in diesem Zusammenhang bedeutet irgendwann in den 20er Jahren, denn da wurde das Buch, glaube ich, geschrieben. Sorgen in der allgemeinen Öffentlichkeit für Aufsehen. Die Reinkarnationsidee scheint den Nerv der Zeit getroffen zu haben, denn die Menschen wollen offensichtlich mehr über sie erfahren. Das derzeit wieder erwachende Interesse des Westens wurzelt größtenteils dem wachsenden Interesse an Mystizismus, Geheimlehren, vergleichenden Religionswissenschaften und den Philosophien der östlichen Welt in allen Formen und Entwicklungsstufen. Das Weltparlament der Religionen, das 1893 auf der in Chicago veranstalteten Weltausstellung zusammenkam, lenkte die Aufmerksamkeit der amerikanischen Öffentlichkeit sehr stark auf die östlichen Philosophen, in denen die Reinkarnationslehre eine bedeutende Rolle spielt. Einer der Hauptfaktoren für dieses wiedererwachende Interesse des Westens an dem Thema ist wahrscheinlich auch auf das Werk und die Lehren der Theosophischen Gesellschaft zurückzuführen. Diese Gesellschaft wurde vor rund 30 Jahren von Madame Blavatsky gegründet. Ah. Und von der... Also ich habe... Die ist ja... Also für einen ernsthaften Esoterik-Informations-Podcast wie den unseren unumgänglich. Wir hatten schon Herrn Steiner, da darf Frau... Also der die Anthroposophie verbrochen hat, da darf Frau Blavatsky, die die Theosophie verbrochen hat, nicht fehlen. Es wird eine... Mindestens eine, wenn nicht eine Doppelfolge über die geheime Lehre oder wie das Buch davon der heißt, geben. So viel mal als kleine Insider-Information. Okay. Die Theosophie sagt, die menschliche Seele sei eine zusammengesetzte Entität, die aus mehreren Prinzipien, Hüllen oder Vehikeln besteht. Diese entsprechen den bereits im Kapitel die Inder erwähnten Hüllen, das ich jetzt großzügigerweise übersprungen habe. Die theosophischen Bücher erklären diese Prinzipien folgendermaßen. Erstens, der Körper... Rupa. Zweitens Vitalität, Pranayiva. Drittens Astralkörper, Linga Sarira. Viertens tierische Seele, Karma Rupa. Fünftens menschliche Seele, Manas. Sechstens spirituelle Seele, Buddhi. Siebtens Geist, Atman. Ach so. Die letzten drei dieser sieben Prinzipien, Atman, Buddhi und Manas, bilden die höhere Triade und sind Teil des Menschen, der nach dem Tode weiter besteht. Die unteren vier Prinzipien, Rupa, Pranayiva, Linga, Sarira und Kamarupa, sind hingegen die Prinzipien, die beim Tod des Menschen ebenfalls sterben. Wenn jemand stirbt, leben die höheren Prinzipien, die höhere Triade, weiter, während sich die vier unteren Prinzipien trennen und sich schließlich gemäß entsprechender chemischer Prozesse auflösen. Du siehst, Furzwitze sind auch immer lustig. Das heißt, Körpervitalität, Astralkörper und tierische Seele lösen sich entsprechend irgendwelcher chemischen Prozesse auf. Was für ein Stoff ist denn Vitalität chemisch? Baumwolle. Okay, und Astralkörper? Plaste. Was für eine Plaste? Elasteplaste. Wenn du die verbrennst, bestimmte Polymere, dann wird da hier Blausäure freigesetzt. Das ist ja wohl bekannt. Dann stirbst du. Nö. Doch, wenn Nein. du das einatmest. In der Freiwertung von Blausäure sterbe ich nicht. Wenn du das einatmest, dann schon. Wenn ich Blausäure einatme? Ja, gasförmige. Ah. Die Theosophie lehrt, es gebe einen großen Strom von Egos, Monaden, nicht zu verwechseln mit Gonaden, die ursprünglich einer Quelle des Seins entsprangen und sich nun auf einer spiralförmigen Monaden, Weise... Monaden, wer weiß das? Wieder keiner. Leibniz, mein Buch lesen. Und sich nun auf einer spiralförmigen Reise rund um eine Kette aus 7 Globen, einer davon ist die Erde, befinden, welche sie die Planetenkette nennen. Ja, allerdings, also, ein großer Strom von Egos aus der Quelle des Seins, die sich dann spiralförmig um eine Kette aus 7 Globen winden. Bist du auch dabei, oder? Ringelbeats mit anfassen. Globuli, ich sage ja. Ja. Wenn man Globuli befürwortet, sagt man bekanntlich ja zu deutschem Wasser. Ist richtig. Die Lebenswoge erreicht Globus A, geht auf ihm durch eine evolutionäre Abfolge von Inkarnationen und wechselt dann zu Globus B über, wo es entsprechend weitergeht, bis schließlich Globus G erreicht wird. Nach den dort fortgesetzten Inkarnationen kehrt die Lebenswoge dann zurück zu Globus A. Doch nicht im Sinne eines Kreislaufs, sondern in Form einer Spirale, bei welcher die neue Runde auf einer höheren Aktivitätsebene erneut beginnt. Die Theosophen sagen, es gäbe 7 sogenannte Rassen, die auf jedem Globus durchlebt werden müssen und innerhalb einer jeden viele verschiedene Inkarnationen. Lass mich bei diesem braunen Gesocks mal raten, was die anfängliche zu überwindende niedrigste Rasse ist. Ich schätze nicht die Arier. Unwahrscheinlich. Oder Atlanta oder was auch immer. Lemuren. Hier... Wo sind wir denn? Der Fortschritt der Lebenswoge wird durch das Symbol einer 7-bogigen Spirale dargestellt, deren Bögen sich immer weiter ausweiten. Jeder einzelne Bogen enthält wiederum eine kleinere 7-bogige Spirale und so setzt sich dieses Prinzip fort. Wie DNA? Das kann kein Zufall sein. Ja. Das würde ich jetzt dazu sagen. Interessant, wie viel unnötige Musik Mike Krüger gemacht hat. Das halte ich für einen Widerspruch. Also ich liebe ja Spiegelei auf Brot seit der letzten Alles Folge. Andere wäre auch über. Einfach hübsch, es ist lecker. Unnatürlich. So. Es wird gelehrt, dass sich die menschliche Seele momentan auf ihrer 4. großen Runde befindet. Warum nicht noch ein bisschen arbiträrer? 4 ist eine schöne Zahl. Ist richtig. Sie besucht die Erde und ist ungefähr in der Mitte der 5. Rasse dieser Runde. Die Gesamtzahl der für jede Runde notwendigen Inkarnationen ist ziemlich groß und die Lehre besagt, dass ihnen niemand entkommen kann, außer aufgrund besonderer Verdienste oder Fortschritte. Die zwischen den Inkarnationen findet gemäß theosophischer Lehren in der himmlischen Welt, Devachan, eine Phase der Ruhe statt. Während dieser ernten die Seelen ihre gesammelten Erfahrungen des letzten Lebens und bereiten sich auf den nächsten Schritt vor. Die Dauer dieser Ruhephase variiert je nach erreichter Entwicklungsstufe der jeweiligen Seele. Das ist wie bei Dragon Age. Was? Wieso? Was hat das mit Dragon Age zu tun? Ja, da hast du auch Mana und das muss sich auch erst wieder regenerieren. Und wenn du deine Stufe aufgestiegen bist, dann je höher du bist, desto länger dauert das, bis du eine Stufe aufsteigst. Und ich will einfach mal wieder Dragon Age spielen. Ja, aber der dritte Teil, der ist übelst verbuggt. Da würde ich noch ein bisschen warten, bis der Hersteller die ganzen Bugs entfernt hat. Toll. Die durchschnittliche Zeit zwischen 2 Inkarnationen wird auf 1500 Jahre geschätzt. Ja, ein ungefährer Wert. Das heißt, so... Was? Was wird auf 1500 Jahre geschätzt? Die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Inkarnationen. Wieso hörst du mir nicht zu? Wie? Das heißt, man kann gar nicht als... Ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht als Mittelalter Mensch... Du könntest so in der Nähe von Karl dem Großen... Ah, das ist interessant. Das ist doch mal ein wirklicher Mehrwert. Das habe ich noch nie gehört, dass man das, dass 1500 Jahre dazwischen stecken. Ja, im Mittel. Ja, aber das wird schon keine große Standardabweichung haben. Devachan ist... sagt wer? Ach so, das legst du fest. Wir sind ja jetzt im Land der Arbiträre. Ja. Das ist gut. Devachan ist demzufolge eine Art Übergangshimmel, den die Seele nach einer bestimmten, ihren jeweiligen Verdiensten und Verfehlungen entsprechenden Zeit wieder verlassen müssen. Gemäß dieser Vorstellung hat jede Seele schon in sehr vielen verschiedenen Körpern gelebt. Nach und nach inkarnierte sie... Das ist doch Schwachsinn. Frühmensch, Naturvolk, Inder, Ägypter, Hebräer, Römer, Grieche und als Angehöriger vieler anderer Kulturen. Wieso? Weil so slow lange menschliche Kultur noch gar nicht gibt. Ja, aber auch schon hier so ein Neandertaler hatte eine Seele. Sag wer? Ich. Wir sind im Land der Willkür. Ja. Jede Seele hatte in ihrem Leben schon alle möglichen Positionen und gesellschaftlichen Ränge auf das Erreichen von etwas Höherem ausgerichtet. Insgesamt ist die von der Theosophie dargelegte Lehre jedoch ziemlich kompliziert und umfangreich. Daher können wir an dieser Stelle nicht mehr machen, als sie nur kurz zu erwähnen. So, dann geht es um die Yoga-Philosophie. Da kommt Yoga jetzt. Sie lehrt, dass das Universum eine Ausströmung bzw. mentale Schöpfung des Absoluten ist, dessen schöpferischer Wille sich als mentale Energie ausbreitet. Ein bisschen mehr hätte man auch nicht schwurbeln können, ne? So. Richtig. Worüber man früher so gelacht hat. Ja, zum Beispiel über Peniswitze. Penis. Diese mentale Energie kommt aus einem Zustand, der noch über dem Bewusstsein liegt, der noch über dem Bewusstsein liegt und sinkt durch die Ebene des Bewusstseins, die Ebene der physikalischen Energie und die Ebene der Materie hinab. Dieser Prozess soll eine gewaltige Involution oder Einfaltung der göttlichen Energie in materielle Formen und Zustände hinein sein. Dieser Involution folgt dann eine Evolution oder Entfaltung, in der sich die materiellen Formen wieder weiter aufwärts entwickeln. Warum nochmal? Also wieso verwandle ich mich erst aus göttlicher Energie in so einen schnöden, furzenden, kackenden, beim Sex merkwürdig aussehenden Menschen und dann wieder zurück in göttliche Energie? Ich weiß auch nicht. Bekanntlich, wenn man ein Blatt Papier zusammenknüllt und dann wieder auffaltet, dann ist das irgendwie besser. Oder so. Das heißt das ja. Ach, du bist ein Philosoph. Ja, ja. Die individuellen, ausgeströmten Zentren oder Seinseinheiten entfalten sich dabei wieder. Zurzeit soll die Entfaltung der menschlichen Spezies nach gängiger Auffassung einen Punkt erreicht haben, der in etwa auf der Mitte der spirituellen Evolutionsskala liegt. Die zukünftige Entwicklung wird unsere Spezies dann noch weiter und weiter zu höheren und höheren Ebenen und Seinszuständen führen. Auf dieser Erde und auch an anderen Orten. Ja. Irgendwann wird sie... Zum Beispiel in Bitterfeld. Ja. Hast du ein Problem mit Bitterfeld? Die eifrigsten sind unsere japanischen Gäste, will ich Ihnen nur mal sagen. Irgendwann wird sie eine Stufe erreichen, die für das heutige menschliche Bewusstsein unbegreifbar ist. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Mhm. Doch trotzdem soll ihre Entwicklung immer noch weiter und weiter gehen, bis die Seelen schlussendlich zur finalen Ebene des Absoluten gelangen und dort in einem Zustand existieren werden, der weit jenseits unseres derzeitigen Vorstellungsvermögens liegt. Damit soll nicht nur eine Transzendenz der Erkenntnis sein, sondern auch dessen, was ist das für eine Übersetzung, sondern auch dessen, was wir uns als menschliches Bewusstsein vorstellen. Die Yoga-Philosophie lehrt, dass jede Seele so lange auf der Erde reinkarniert, bis sie befähigt ist, auf höhere Seinsebenen überzugehen. Außerdem heißt es, heutzutage würden viele Menschen in einen Zustand übergehen, der mit den unbewussten Reinkarnationen abschließt und es ihnen ermöglicht, in Zukunft bewusst zu inkarnieren, ohne dabei die Erinnerung zu verlieren. Das, also... Allerdings. Man sagt, statt eines bestrafenden Karmas gäbe es ein spirituelles Ursache-Wirkungsgesetz, das mit unseren Wünschen und Sehnsüchten in Zusammenhang steht und als Gesetz der Anziehung bezeichnet wird. Damit ist das Prinzip gemeint, nach dem sich Gleiches gegenseitig anzieht, was sowohl für Menschen, Lebensverhältnisse, Bedingungen und vieles andere mehr gelten soll. Also das Klassische, wenn du krank wirst, bist du selber schuld. Ja. Sehr schön. Hast du nicht fest genug am Universum gebetet. Das Beste. Aber ich höre, dass da dieser Yoga-Kram ja schon ganz schön eine Crackpottery ist. Mhm. Hast du das auch alles gelernt beim Yoga machen? Mhm. Ich habe nur gelernt, wie man sich einen Bandscheibenvorfall holt. Ein schöner Erfolg. Ja. Neuplatoniker. Kommt hier auch mal eine Zusammenfassung, was jetzt da ist? Also ich mache inzwischen so zwei Arten von Texten aus. Das eine sind so die hinter einer formalen, scheinbar seriösen Sprache verschanzten Texte, die, wo die Ideen wirklich also sehr, sehr verrückt sind, so wie hier oder Steine oder das komische Schloss. Mhm. Wobei beim komischen Schloss noch dieser wunderbare orientalische Sprech dabei war. Du bist ja noch dümmer als ein tausendfach verdummter Dümmling oder so, dieses schöne, aber... Ein eseleiiger Esel. Aber es gibt hier diese Strögen mit langen Sätzen und irgendwelchen verklausulierten Formen über den völlig vermurksten Inhalt hinwegtäuschen wollenden Texte wie diesen. Und dann eben die guten alten Pitch-Patsch-Klitsch-Klatsch-verrückten Sachen wie Urin und Klopfen sie sich frei und Chakren und so weiter. Es ist ja schon der Mensch ein unwürdiges Wesen, ein würdeloses Wesen. Und dann ja, liest du mal weiter oder was oder wie oder wo? Ja, ich finde das nur interessant, dass die göttliche Seele sich erst in so einen doofen Menschen reinzwängt und dann wieder die göttliche Seele wird. Warum? Ist das wie jemand, der in Urlaub nach Bielefeld fährt? Nö, das ist so wie du bei den Christen. Wird ja auch die Seele geschaffen und statt dass die direkt ins Paradies kann, musst du erstmal in diesem menschlichen Körper da bis zu 80 Jahre durch den Dreck kriechen. Das stimmt, das ist irgendwie sinnlos. Und dann auch noch so tun, als wäre das wunderbar, statt sich sofort einfach selbst zu entleiben. Dann kommst du aber in die Hölle. Ja, aber warum gibt es diese lächerliche Regel? Man könnte doch sagen, das ist offensichtlich ein Irrtum und jeder, der kann, soll möglichst schnell das Fortdauern seines irdischen Gastspiels beenden und beim Leven J an die Kaffeetafel kommen. Wenn es doch mal so ist. Was ist wie? Dass du dafür in die Hölle kommst. Dann kannst du ja nicht einfach sagen, du kommst dafür nicht in die Hölle. Ja, aber die das Regeln sagt ja hat der ja Gott. Ja, genau. Deswegen frage ich, warum hat er dann überhaupt erst den Irrtum der menschlichen Hülle geschaffen, die ja nichts anderes als ein sadistisches Arschloch ist. Zum Sündigen und Schmerz haben und so. Sadistisches Arschloch. Ja, ja. Nun, ich lese das Fazit des Kapitels. Wie wir bereits eingangs sagten, gibt in der westlichen Welt von heute eine große Vielfalt verschiedenster Auslegungen der Reinkarnationslehren. Daher sollte es jeder, der sich näher dafür interessiert, recht leicht haben, eine passende Auslegung zu finden, die zu ihm, seinen Vorstellungen und Erfahrungen am besten passt. Aha. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Also ich werde nicht wiedergeboren, sage ich jetzt mal so. Das passt zu meinen Einstellungen gut, am gut. besten. Doch so sehr sich diese Auslegungen in ihren... Kann ich mir das aussuchen? Ja, in ihren jeweiligen Theorien... Und was ist, wenn ich als Mehlwurm wiedergeboren werden dann will? Dann musst du das sagen. Habe ich ja jetzt gesagt. Du musst dich vor den Spiegel stellen und das dreimal sagen. Kommt da nicht der Candyman? Wenn du dich vor den Spiegel stellst und dreimal Bartok hast, sagst, kommt der Bartoschek. Das glaube ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber er hat mir mal damit gedroht. Du stellst dich also einfach so vor den Spiegel und sagst dreimal... Nackt! Wenn das der Bartoschek mal hört. Ja, das wird er wohl. Okay, hier mit die Kassetten. Doch so sehr sich diese Auslegungen auch in ihren jeweiligen Theorien und Details unterscheiden, verbindet sie dennoch eine fundamentale Grundwahrheit. Die gemeinsame Überzeugung der Existenz des einen Ursprungs, dem einen Leben und der Existenz der Reinkarnation, die auf die Vervollkommnung und Göttlichkeit hinarbeitet. Wahrscheinlich ist es auch absolut unmöglich, diese Lehre zu verschleiern, denn sie offenbart immer wieder ihre ursprüngliche Form. Probier doch mal den anderen aus. Nein. Schade. Selbst in den verschiedensten westlichen Auslegungen. Die verschiedenen Lehren empfehlen zwar jeweils eine ganz bestimmte Auslegung, doch die ursprüngliche Lehre kann trotz aller fantasievollen Verkleidungen, mit denen sie ausgeschmückt wird, studiert und verstanden werden. Es gibt nur eine Wahrheit, auch wenn der Mensch ihr viele verschiedene Namen gibt. Für den westlichen Leser könnte auch die Erwähnung eines anderen Details von Interesse sein. Damit bist jetzt du gemeint. Denn einige spirituelle Lehrer erklären das gegenwärtig in der westlichen Welt beobachtbare, erwachende Interesse an diesem Thema dadurch, dass aktuell in Europa und Amerika die Seelen vieler Menschen reinkarnieren, die vor 1500 bis 2000 Jahren gelebt haben. Aha, woran merkt man das? Wie misst man das? Was? Dass da gerade viele so und so alte Seelen inkarnieren. Wir haben zum Seeleninkarnationsmessgerät. Ist das, was ist das? Das ist so ein Gerät zum Seeleninkarnationsmessungen machen. Aha, also du kannst, hier steht jetzt, jene, die den griechischen Auslegungen nahestehen, sollen im alten Griechenland gelebt haben. Das ist natürlich einfach. Aber wo hast du denn dann gelebt? Ich war, glaube ich... auf Malle? Nee. Ich war, glaube ich, in der Antarktis. Hm. Habe damit den großen Alten parliert. Wir können ja der alten Rasse, der alten Rasse. Die hat ja in der Antarktis gewohnt, wie jeder weiß. Wer weiß das? Jeder. Aus diesem Grund betrachten die Reinkarnationsanhänger das derzeitig steigende Interesse an diesem Thema als einen weiteren Beweis für die Wahrhaftigkeit ihrer Lehre. Ich glaube, dass der sich so ungefähr in der Zeit mit der Blavatsky überschnitten hat. Die ist, glaube ich, 1891 gestorben. Und die hat... Der ist in den 30ern gestorben. Die war aber eine der ersten, die diesen östlichen spirituellen Krempel in die westliche Kultursphäre eingebracht hat. Verstehe. Und daraufhin natürlich bis zum heutigen Zeitpunkt mit diesem ganzen Esoterik-Zeugs eingesudelt und angeschmaddert hat. Denn einige Dinge, also gerade diese Meditationspraxis, ist ja nicht a priori absurd. Aber viel ist eben doch großer, großer Schwachsinn. Wachsinn. So, oh ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Die Gerechtigkeit der Reinkarnation. Ist ja immer, Gerechtigkeit ist ja immer eine schöne Sache. Ist richtig. Ne? Finden wir alle gut. Deswegen geht's jetzt los. Kapitel 8 ist das jetzt. Also jetzt, es kamen vorher noch irgendwie diese ganzen anderen lustigen Auslandsländer, wo da reinkarniert wird. Jetzt kommt nämlich genau der Punkt, den ich eben meinte. Das ist das Opium für die Massen. Nämlich, dass man sagt, haltet still, der böse Typ, der euch gerade drangsaliert, der wird eh bald in der karmischen Toilette verschwinden und sich dann ganz gewaltig umgucken. Ich hätte gerne karmische Toilette. Wo kriegt man die? Wenn der als Popel wiedergeboren wird. So. In 1500 Jahren, ein ungefährer Wert. Die vielfältigen Vorstellungen und Ansichten der Menschen, welche an die Existenz der Seele glauben, sind in Details zwar sehr unterschiedlich, dennoch gibt es drei gemeinsame grundsätzliche Betrachtungsweisen. Erstens, die Seele wurde zum Zeitpunkt der Empfängnis oder Geburt von der allerhöchsten Kraft neu erschaffen. Ich dachte nicht. Die jeweilige Situation auf Erden, die Lebensverhältnisse, der Intelligenzgrad und vieles andere mehr wurden von dieser Kraft aus uns unbekannten Gründen genau so festgelegt. Zweitens, die Seele existierte bereits vor der Geburt in irgendeinem höheren, uns unverstandenen Zustand. Aus diesem drängte es sie zur Geburt in einer menschlichen Lebensform. Die jeweilige Situation auf der Erde, die Lebensverhältnisse, der Intelligenzgrad und vieles andere mehr werden durch uns unbekannte Ursachen bestimmt. Und drittens, die Seele ist eine von unglaublich vielen, die irgendwann in der Vergangenheit der Quelle des Seins entsprangen. Und dann von Xenu in einen Vulkan gesteckt wurden und mit Atombomben zerlegt. Ach nee, Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. Bin bei Ron Hubbard gelandet. Alle Seelen besaßen ursprünglich die gleiche Kraft, Intelligenz und hatten die gleichen Ausgangschancen. Sie entwickelten sich entsprechend einer geistigen Evolution weiter und arbeiteten sich so über Äonen hinweg von den einfacheren Lebensformen und Existenzzuständen zu den höchsten Ebenen des Lebensausdrucks hinauf. bis sie schließlich wieder zur Quelle des Seins zurückkehren, aus der sie kamen. Wenn du dir jetzt mal so eine Chantal anschaust, wo hat die denn dann angefangen vor x mal 1500 Jahren? Ja, so als so eine Chantal bei den Ägyptern, ne? Ja, nee, die hat sich ja weiterentwickelt. Die ist ja immer mit jeder Inkarnation hat die sich geistig... Die Chantal von heute hat natürlich ein Smartphone und war damit jedem einzelnen Ägypter in Wissen und so tausendfach überlegen. Aber das ist ja nicht ihr eigenes Wissen und ihr Intellekt. Das hat sie sich ja nur geborgt von der Welt. Ja. Aber das wissen ja die Ägypter nicht. Aber damals hatte sie noch kein Smartphone. Nee, deswegen war die auch damals nur die Ägypter-Chantal. Außerdem, wieso soll es in Ägypten keine Chantals gegeben haben? So, die dann da irgendwie... Tu mal das Mähei. Im Pyramidenstein-Shop gearbeitet. Aber ja, sie werden eins mit dem Vater, Zitat, nicht in Form einer Auslöschung des Bewusstseins, sondern als Zustand einer universellen Bewusstheit mit allem. Natürlich, natürlich. Und wieso erinnere ich mich dann nicht mehr an meine vorherigen Inkarnationen? Weil dein Gedächtnis sehr schlecht ist, wie allgemein bekannt. Also du erinnerst dich noch? Ja, an alles. Mit den großen Alten. Ja, das war vor 1500 Jahren. Da war ich an der Antarktis mit der alten Rasse, bis sie gucken, was da so Richtung Menschheit unterwerfen geht. Mhm. Die haben sich ja dann gefetzt mit den... hier den Migo vom Jugot. Aber wem sage ich das? Ja, nochmal noch 1500 Jahre vorher, das war ja so circa 1000 vor unserer Zeitrechnung. Mhm. Da war ich in Asien und hatte so einen Nudelstand. Mhm. Ja. Aber gab es da überhaupt schon Nudeln? Ja, sicher. Sonst hätte ich ja keinen Nudelstand gehabt. Seit wann gibt es denn Nudeln? Seit etwa 3000 Jahren. Du hast also die Nudel erfunden? Ja, so. Also ich oder ein Konkurrent, der hier ungenannt bleibt. Okay. Nach dieser Betrachtungsweise werden die aktuellen Lebensverhältnisse von der jeweiligen Entwicklungsstufe, dem Grad der Entfaltung oder das Fehlen bestimmter Entwicklungsstufen bedingt. Jede Seele ist demnach ihr eigener Schicksalsgeber, sozusagen der eigene Vollstrecker des Karma-Gesetzes. Betrachtet man die erstgenannte Auffassung, insbesondere die neu erschaffene Seele und ihre durch die göttliche Kraft willkürlich festgelegten Eigenschaften und Lebensverhältnisse, dann kommt man als unbefangener und furchtloser Beobachter automatisch zum Schluss, unfair, dass es diesem Schöpfungskonzept an göttlicher Gerechtigkeit mangelt. Selbst wenn man die Unfähigkeit des endlichen Bewusstseins einräumt, unendliche Prinzipien vollständig zu verstehen. Was sind eigentlich unendliche Prinzipien? Aha. Muss doch der zwangsläufig die offensichtliche Ungleichheit und Ungerechtigkeit in den Lebensbedingungen der Wesen auf Erden erkennen. Was wäre denn mein unendliches Prinzip? Perpetuum mobile. Was ist denn da dran unendlich? Das Prinzip lässt sich in drei Sätzen relativ endlich zusammenfassen. Okay, dann, wenn du das unendlich lang beschreiben möchtest, dann das Prinzip, wie ich schöne und gemütliche Schuhe finde. In meiner Größe. Gut, das ist relativ endlich, weil gibt's nicht. Doch, das gibt's irgendwo und ich müsste die ganze Galaxie absuchen. Vielleicht gibt es eine Parallelwelt, in der alle Frauen Größe 46 ich haben. Ich hab nicht Größe 46! Naja, dann eben 47. Oh, ich flippe aus. Aber das wäre noch eine Chance für dich, dass du im Prinzip in einem Paralleluniversum... Aber ich lebe in diesem Universum. ...fündig wirst. Ja, noch. Da, wo die ganzen kleinen Frauen Schuhgröße 32 haben. Noch. Ja, in Claudias Schuhen, als wir neulich den Keller unter Wasser hatten, sind da kleine Eichhörnchenfamilien drin rumgepaddelt. Oh, ich liebe Eichhörnchen. Die konnten sich darin retten. Heute Nacht habe ich geträumt, ich hätte einen Pinguin gerettet. Der hat mit mir gesprochen. Ja. Was besonders ungerecht erscheint, da diese den Menschen einfach auferlegt wurden. Welchem Ausmaß an möglicher Belohnung könnte es denn nach dem Tode geben, um diese stark unterschiedlichen Lebensverhältnisse auszugleichen oder zu erklären? Solange es keinen nachvollziehbaren Sinn hinter allem gibt, muss es zwangsläufig so aussehen, als hätte sich Ungerechtigkeit verwirklicht. Natürlich argumentieren einige, die Vorstellung von Gerechtigkeit hätte nichts mit den universellen Prozessen zu tun. Doch jeder, der an die Existenz einer göttlichen Wesenheit glaubt, die voller Liebe und Gerechtigkeit ist, geht selbstverständlich davon aus, dass sich diese Eigenschaften auch in ihren Schöpfungen wiederfinden lassen. Und falls kein Sinn hinter allem steckt, muss sich der ehrliche Beobachter eingestehen, dass dieses verwirklichte Gerechtigkeitsmodell sehr fehlerbehaftet ist, sogar im Verhältnis zur unvollkommenen menschlichen Vorstellung von Gerechtigkeit. Spiegelei auf Brot. Von wegen unvollkommene menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit, das ist dann das gute alte, ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, genau. Also wenn man sich zum Beispiel fragt, warum der gute Allah das zulässt, dass Boko Haram und ISIS da die zu Tausenden die Leute tot foltern und so. Das ist halt, verstehen wir nicht. Ne? Ne, auch da so, wenn du dann so eine Sexsklavin bist von ISIS, dann musst du einfach nur mal kurz den Allah fragen und der sagt dir dann, du, das hat schon alles seinen Sinn, ne? Das verstehst du nicht. Ja. Halt die Schnauze. Besser. Wie Figuier, ein französischer Autor, einst sagte, wenn es einige gut gebaute Menschen gibt, die in guter Verfassung sind und über eine robuste Gesundheit verfügen, wie viele sind dann gebrechlich, schwachsinnig, taub, stumm, blind von Geburt an, versehrt, dumm und geisteskrank. Hey, ich! Mein Bruder ist stattlich und gut gebaut, ich bin ein hässlicher, kränklicher und ein Buckliger, dennoch sind wir Söhne derselben Mutter. Das kann kein Zufall sein. Einige von uns wurden in den Überfluss hineingeboren und andere in die furchtbare Not. Jetzt kommt dann irgendwann, diese Beobachtung kennen wir jetzt. Kommt jetzt irgendwann noch sowas wie, was man dagegen machen kann? Oder sagt er, tja. Na, das ist ja jetzt nicht hier Reinkarnation, sondern das ist ja jetzt... Warum bin ich auf dieser Erde kein Prinz oder ein hoher Lord? Statt eines armen Pilgers, undankbar und aufsässig. Warum wurde ich in Europa, in Paris geboren, wo es zivilisiert zugeht und ein Künstlerleben unterstützt und leicht gemacht wird, anstatt das Licht unter dem brennenden Himmel der Tropen zu erblicken, wo ich in tierische Fetzen gekleidet mit einer dunklen, öligen Haut und mit krausen Locken einer doppelten Qual aus tödlichem Klima und barbarischer Gesellschaft ausgesetzt werde. Geil, die guten Rassisten. Warum bin ich weißer und kein Neger? Sagen wir es doch mal so. Warum lebt nicht ein bemitleidenswerter Afrikaner an meiner Stelle in Paris in komfortablen Verhältnissen? Sind eigentlich alle Afrikaner bemitleidenswert? Ich glaube schon. Ja. Also sonst würde der das ja nicht so schreiben. Weil in Afrika, das ist ja relativ klein Afrika, das ist ja so, ja, so ungefähr so wie Dänemark. Ja. Da gibt es ja nur Wüste und Elend. Luxemburg. So, da sind alle immer, sind nur mit Fetzen bekleidet, haben Durst und Hunger. Und krause Haare. Und krause Haare, an denen das Wasser abperlt und haben immer nur Hunger und bringen sich gegenseitig um. Das ist ja im Grunde Afrika. Also ja. So ist das ja. Und da hat ja auch das der Westen nichts mehr zu tun. Das könnte jetzt aber auch... Nee, ich sage halt nicht. Das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Keiner von uns beiden hat etwas getan, was die uns zugeteilten Orte rechtfertigt. Wir haben weder diese Gunst noch diese Ungnade eingeladen. Warum gibt es die ungleiche Verteilung von schrecklichen Übeln, die über manche Menschen hereinbrechen und andere verschonen? Womit haben wir diese Parteilichkeit des Glücks verdient, nach der manche Menschen in glücklichen Ländern leben, während viele ihrer Brüder in anderen Teilen der Welt leiden und weinen? Aha, also das ist jetzt wieder mal die Theorie-C-Frage. Figuier fährt fort. Einige Menschen sind mit allen Vorzügen des Geistes ausgestattet. Andere sind im Gegensatz dazu ohne Schlauheit, Scharfsinn und Gedächtnis. Sie stolpern bei jedem Schritt auf ihren rauen Lebenspfaden. Ihre begrenzte Schlauheit und ihre unvollkommenen Fähigkeiten setzen sie allen möglichen Demütigungen und Missgeschicken aus. Sie können in nichts erfolgreich sein und das Schicksal scheint sie als ständiges Ziel seiner heftigsten Schläge ausgewählt zu haben. Walter Freiwald. Es gibt Wesen, die vom Augenblick ihrer Geburt an bis zur Stunde ihres Todes einzig Schreie des Leids und der Verzweiflung von sich geben. Welches Verbrechen haben sie begangen? Folgen, ich bin ein Star, holt mich. Warum sind sie hier auf Erden? Sie haben nicht darum ersucht, hier zu sein, und wenn sie könnten, würden sie flehen, dass dieser verhängnisvolle Kelch von ihren Lippen genommen wird. Sie sind trotzdem hier gegen ihren Willen. Also jetzt seitenlang poetische Beschreibungen, wie ungleich doch das Glück auf der Welt verteilt ist. Gott wäre ungerecht und boshaft, wenn er einigen Wesen, die nichts getan und nicht darum gebeten haben, eine solch elendige Existenz auferlegt. Das haben wir eben schon auch beobachtet. Aber Gott ist nicht ungerecht oder boshaft, sondern non-existent. Die gegenteiligen Eigenschaften gehören zu seinem vollkommenen Wesen. Ach so. Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das heißt, weil ich allmächtig bin und vollkommen bin ich alles. Mhm. Nett und scheiße. Ja, ist doch wenigstens mein Erklärungsansatz. Ja, auch so ein bisschen beliebig, ne? Ach so, das gibt's ja zum Glück nicht bei Religionen. Nö, ich dachte nur, dass die sich ein bisschen mehr Mühe geben, also von wegen theologisches Geschwafel und Schwadronierei. Die Dschihadisten dürfen keine Bäume verletzen bei ihren Kämpfen, aber Männer köpfen. Ja, der Baum ist ja auch unschuldig. Also darum muss die Existenz von Menschen in solchen Erdteilen und die ungleiche Verteilung von Übeln auf unserem Globus unerklärt bleiben. Okay. Und dafür seitenweise Geschwafel. Ja. Wenn Sie eine Lehre, Philosophie oder Religion kennen, die diese Problematik aufzulösen vermag, werde ich dieses Buch zerstören und mich selbst geschlagen bekennen. Naja, ich kenne Millionen davon. Mhm. Jede von diesen Monotheistischen sagen doch, ja, das hat alles seinen Sinn. Der liebe Gott ist allmächtig, allwissend und allgut. Ja, das sagt der im Prinzip ja auch, bis auf das mit dem Allgut. Genau, aber die sagen dann eben, dass wir das bloß nicht erkennen. Also er nimmt sich ja hier raus, Übel als Übel zu erkennen und zu definieren. Mhm. Und der gute alte Theologe wird sagen, ja, das ist kein Übel. Das ist eine weitere Manifestation von Jottes allgütigem Willen. Was meinst du, was der Junge im Paradies nachher aufgetischt kriegt? Das hältst du nicht aus. Mhm. Ja, die orthodoxe Theologie beantwortet Figuiers Frage mit dem Argument, dass wir in unserem begrenzten Verständnis nicht vorgeben können, Gottes Pläne, Absichten und Entwürfe zu verstehen. Noch haben wir seine Form von Gerechtigkeit zu kritisieren. Genau, ne? Das meine ich nämlich. Das sagen die mir bekannten Theologen. Sie sagt, wir müssen jenseits dieses sterblichen Lebens nach Zeugnissen für Gottes Liebe suchen und sollten nicht versuchen zu beurteilen, was wir hier auf Erden an Nöten und Ungleichheiten sehen. Einige Theologen meinen, Leid und Not sind eine Erbschaft Adams und als Ergebnis der Sünden unserer ersten Eltern über uns gekommen. Bla bla bla. So, jetzt gucke ich mal, ob da irgend noch was mit Reinkarnation kommt. Denn darum ging es ja eigentlich. Ja. Schwafel. Kann man sich nur so ein Buch ernsthaft durchlesen? Geld für sowas ausgeben? So, bevor wir jedoch die Frage der Gerechtigkeit in Verbindung mit der Reinkarnation abschließen, sollten wir unser Augenmerk noch auf die verschiedenen Lebensanschauungen und ihre jeweiligen Belohnungs- und Bestrafungsvorstellungen richten. Nein, auf keinen Fall. Man versuche sich bitte vorzustellen, was Ewigkeit wirklich bedeutet. Ja, das ist allerdings eine Frage, die berechtigt ist. Das kann sich nämlich niemand vorstellen. Ursache und Wirkung. Kosmische Gesetze. So. Wenn man die Gerechtigkeit der Reinkarnationstheorie betrachtet und die Ungerechtigkeit anderer ihr widersprechender Lehren, gelangt man zwangsläufig die vielen Fälle. Ja. In denen Babys nur wenige Tage oder gar Minuten leben, bevor sie wieder sterben. Gemäß der die Reinkarnation verneinenden Lehren wurden diese kleinen Seelen neu erschaffen und in physische Körper eingesetzt, nur um dann, ohne jemals nennenswerte Lebenserfahrung gemacht zu haben, gleich auf höhere Seinsebenen überzugehen. Und das kann ja nicht sein. Wo sie in die Existenz eingehen. Gleichzeitig müssen andere Seelen ein langes Erdenleben durchleben, um diesen höheren Zustand zu erreichen. Und dann verdienen sie sich gemäß der vorherrschenden Lehre womöglich auch noch einen Zustand der ewigen Strafe statt den einer ewigen Glückseligkeit. Das wäre ja, ich ja, ne? Nicht cool. Eigentlich müsste man sich sofort entleiben, wenn man kann. Mhm. Nach dieser Vorstellung müsste das glücklichste Schicksal jedes Menschen darin bestehen, bereits als Säugling zu sterben. Als hätte ich geahnt, was kommt. Ja. Vorausgesetzt, man würde auch getauft, wie manche gute Seele hinzufügen würde. Der Tod eines Säuglings müsste daher für jene, die ihn lieben, Anlass zum größten Jubel sein. Doch trotz dieser weiten Verbreitung dieser Lehre reagieren die Menschen überhaupt nicht so. Was? Entsprechend der Reinkarnationslehre aber folgen die kleinen Babys dem gleichen Pfad, den auch der Rest der Menschheit geht. Entsprechend der gerechten Gesetzmäßigkeit haben sie eine Vergangenheit in früheren Leben hinter sich, wie auch eine Zukunft in weiteren Leben vor sich. Und wieso sind die dann so früh gestorben? Wenn nun diese typische, das ist ja nichts Schlimmes, die werden ja wiedergeboren. Das ist ja, wenn ja nun aber diese es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Ja, wenn nun diese typische Vorstellung richtig wäre, würde niemand den Säugling um sein glückliches Schicksal beneiden. Es hätte auch niemand Grund dazu, sich über ein langes Leben, welches mit Schmerzen, Leid und Nöten verbunden ist, zu beklagen, während solch ein Säugling die Möglichkeit hatte, sogleich in eine höhere Existenz überzugehen. Sollte jedoch die erste Lehre wahr sein, drängen sich drängende Fragen auf. Warum besteht überhaupt die Notwendigkeit eines Erdenlebens? Warum werden die Seelen neu erschaffen und gehen sogleich in die himmlischen Gefilde über, wenn das in einigen Fällen möglich und richtig ist? Warum nicht in allen? Wenn die Erfahrungen des irdischen Lebens nicht notwendig sind, warum werden sie dann einigen Seelen auferlegt, obwohl doch alle Seelen neu erschaffen und damit gleichermaßen frei und bla bla bla sind? Frei sind. Und wenn das irdische Leben doch irgendeinen Wert besitzen sollte, dann wurde die Säuglingsseele des Rechts beraubt, diesen zu erwerben. Wenn jedoch das irdische Leben gänzlich ohne Wert und ohne Bedeutung sein sollte, dann sind die erwachsenen Seelen gezwungen, eine sinnlose Existenz auf Erden hinter sich zu bringen, bei der sie laufend dem Risiko ausgesetzt sind, sich durch Verfehlungen die ewige Verdammnis einzuhandeln. Während die Säuglingsseele diesem Risiko niemals ausgesetzt wurde, ist das Chancengleichheit? Oder sollten wir vielleicht den Gleichstellungsbeauftragten anrufen? Oder gar die Gerechtigkeit? Etwas scheint falsch zu sein, entweder an den Gegebenheiten oder der Theorie. Und nun prüfe dieses Problem in Verbindung mit der Reinkarnationstheorie, um zu sehen, wie diese funktioniert. Okay, also jetzt kommt nicht Argumente für die Reinkarnation, sondern ich gehe gleich zu dem harten Scheiß und sage, ich will Beweise für die Reinkarnation. Hat er das? Mhm. Ja, das ist Kapitel 10, Beweise für die Reinkarnation. Jetzt zieh dich mal warm an, Freundchen. Besser ist. Hier ist es auch ziemlich kalt, muss ich sagen. Nein. So ein Waldschrat mit einer Gitarre im Wald. Der ist auch nicht mal witzig. Ich muss gleich kotzen. Ja, ja. Beweise für Reinkarnation. Ja, ja, heißt übrigens, leck mich am Arsch. Ja, witzig, ne? Witzig. Viele Menschen sehen es als Beweis für die Richtigkeit einer Lehre an, wenn diese plausibel ist und sie gute Antworten auf bestehende offene Fragen bildet. Diesen Menschen reichten vielleicht bereits die im vorherigen Kapitel dargelegten Pro-Argumente. Vor allem in Verbindung mit dem Wissen um die weite Verbreitung der Reinkarnationslehre rund um die Welt und der hohen Akzeptanz, welche sie in allen Kulturen wenigstens über einen gewissen Zeitraum hinweg besaß. Ja, 10 Millionen Fliegen können sich nicht irren. Fress Scheiße! Allein das reicht einigen Menschen wahrscheinlich aus, die Reinkarnationslehre als die am besten passende und tatsächlich funktionierende Theorie zu betrachten, wenn es um die Seele und ihre frühere und zukünftige Existenz geht. Wenn das mal stimmt. Wie wär's mit, es gibt gar keine Seele. Ich habe doch gar keine Seele, Senorita. Ja. Für sie ist es möglicherweise eine Theorie, die besser zu den Phänomenen und Beobachtungen passt als irgendeine andere von Metaphysikern, Theologen oder Wissenschaftlern entwickelte Theorie. Ja. Das packt. Doch vielen eher wissenschaftlich orientierten Menschen, welche mehr Wert auf Tatsachenberichte und dergleichen legen, reichen oft selbst noch so gut durchdachte Theorien und Annahmen grundsätzlich nicht aus, tja, solange diese nicht auf konkreten, in Anführungsstrichen, Fakten oder persönlichen Erfahrungen beruhen. Renitent bis zum Ende. Auch noch so gut funktionierende Hypothesen sind für sie kein Beweis. Zwar geben einige dieser Menschen offen zu, dass die Reinkarnationslehre wesentlich schlüssiger ist als viele andere, ja, ihr widersprechende Theorien und auch deutlich besser den Ansprüchen gerecht wird. Also ich sehe ein, dass das besser ist, um Leute ruhig zu halten, als zum Beispiel Scientology. Oder? Du sollst das aber nicht dafür eben, sondern du sollst sagen, ah, das stimmt mit allem überein, was ich über die Welt weiß. Das natürlich nicht. Was? Doch gleichzeitig wenden sie trotzdem ein, dass alle Theorien hinsichtlich der Existenz der Seele auf Prämissen gründen, welche sich nicht durch menschliche Erfahrungen beweisen lassen. Sie meinen, aufgrund des Fehlens von tatsächlich bewiesenen Erfahrungen echter, in Anführungsstrichen, Tatsachen, sind diese Prämissen nicht belastbar und demzufolge wird jede auf ihnen basierende Beweisführung ebenfalls fragwürdig. Oh Mann. Ja, das sind ja schon ganz schöne Schweine. Das ist harter Tobak. Diese Menschen ähneln dem Mann aus Missouri, der alles gezeigt bekommen will. Was ist es? Ich weiß nicht, was der Mann aus Mensch ist. Mehr noch, sie gleichen dem Freund dieses Mannes, der nicht zeig es mir fordert, sondern darüber hinaus noch erwartet, es in seine Hand gelegt zu bekommen. Oh. Das, also, du Schwein. Ja, gut, das ist ja bekannt, dass wir renitent sind. Doch, genau genommen hat niemand das Recht, diese Menschen zu kritisieren. Denn sie bringen nur den wissenschaftlichen Geist unseres Zeitalters zum Ausdruck, der nach Fakten als Grundlage für Theorien verlangt, statt nach Theorien, die noch Fakten benötigen, um bewiesen werden zu können. Solange es die Reinkarnationslehre nicht schafft, den Ansprüchen dieses Typs Mensch zu entsprechen, dürfen sich deren Befürworter nicht darüber beklagen, wenn die Wissenschaftler sie als unbewiesen ablehnen. Immerhin. Immerhin. Ja. Letztendlich ist der beste, tatsächlich auch der einzige eindeutige Beweis für die Richtigkeit der Reinkarnationstheorie das spontane Aufblitzen von Erinnerungen. Aha, das ist der Beweis. Alles ja, klar. Was viele Menschen schon einmal erlebt haben. Diese Erinnerungseindrücke tauchen meist plötzlich auf und sind mit der Gewissheit verbunden, den Ort schon einmal gesehen oder die Situation schon einmal erlebt Beweis. Zu haben. Ach, ist das traurig und enttäuschend. Nahezu, was hast du denn erwartet? Ja, irgendwas Geiles, irgendwas so in Dummschlausprech verwurstete Quantenströme, Quantenschaum. Oh, Quanten, ich brauche echt neue Schuhe. Und dann so mit solchen verschachtelten Sätzen schöne, nicht einfach nur, ja, ich erinnere mich dran, ich war mal der Kaiser von China. Mhm. Vor 1500 Jahren. Ja, aber wenn es so ist, dann warst du das auch. Ja, also es gibt keine andere Erklärung. Wir sehen uns eigentlich unbekannte Orte, die uns sehr vertraut sind. Wir treffen Fremde und sind plötzlich fest davon überzeugt, sie schon früher einmal gekannt zu haben. Wir lesen ein altes Buch und sind uns sicher, es bereits zu kennen. Das geht mir aber auch total oft so. Ja, aber Déjà-vu ist längst bekannt, wie das funktioniert. Weil ich auch oft vergesse, wenn ich schon mal was gemacht habe. Ja, das ist wahr. Aber auch für das Déjà-vu gibt es neurologische Erklärungen. Manchmal kennen wir es so gut, dass wir den weiteren Verlauf der Geschichte oder das Fazit des Autors genau vorhersagen können. Ich kann das auch hier genau voraussagen. Es gibt eine Reinkarnation. Ja, vor allem, wenn ich so eine Kugel auf einer schrägen Ebene sehe, dann kann ich vorhersagen, dass die runterrollt, auch wenn ich noch nicht gesehen habe, was passiert. Was? Wie kann das denn sein? Oder wenn irgendwelche anderen alltäglichen Szenen sich abspielen, die man so oder so ähnlich schon hundertmal durchlebt hat, dann ist es nicht seherisch oder nicht auf Reinkarnation zurückzuführen, dass man dann weiß, wie es weitergeht. Einige in der spirituellen Theorie und Praxis weit fortgeschrittene Inder bestätigten uns gegenüber, dass es bei den Menschen ihres Landes völlig normal ist, wenn diese zur nahezu umfassenden Erinnerung an ihr früheres Leben erwachen. Wieso können denn nur die Inder das? Ja, weil die einfach wahrscheinlich eine von den höheren Rassen sind, also. Nicht so wie wir. Es gibt Fälle, in denen solche Menschen viele Details aus ihrem früheren Leben in weit entfernt liegenden Gegenden berichtet haben und diese Schilderungen komplett überprüft wurden. So berichtete... Wir gleiten auf den Fliesen aus und prellen uns den Steiß. Ach, bla bla bla, ein paar wohlhabende... Was gibt es noch für Beweise? Ein anderes Beispiel haben wir selbst miterlebt. Ein Amerikaner betrat ein Zimmer, in dem ein indischer Geistlicher, der gerade auf Besuch in Amerika war, einen Schrein oder Altar für seine religiöse Arbeit errichtet hatte. Der Amerikaner erkannte den Aufbau aller Details, die Anrufungen, Rituale, Zeremonien und einiges mehr, obwohl er nie zuvor in Indien war. Die Zeitung ist geklaut, was soll's, die schreiben eh nur Dreck. Lügenpresse. Er war sich sicher, all das schon einmal gesehen zu haben oder zumindest im Traum bereits einen ähnlichen Schrein. Er meinte, irgendwann früher schon einmal eine Verbindung damit gehabt zu haben. Der indische Geistliche hörte sich an, was der Amerikaner zu erzählen hatte und bestätigte die Richtigkeit dessen. Er sagte sogar, die vielen Details könne nur jemand wissen, der schon einmal an einem solchen Altar gearbeitet hat. Was für ein Beweis! Was für ein Beweis! Ja, das ist allerdings ein schlagender Beweis. Viele solche Erinnerungen an eine Vergangenheit machen den Eindruck, als wären sie schwache Erinnerungen an etwas, das man in Träumen erlebt hat. Doch manchmal sind diese flüchtigen Gedanken auch noch nach ihrem Verwehen klar verständlich und können geistig weiter ausgearbeitet werden, sodass weitere Erinnerungsfetzen folgen. Das heißt, man fantasiert sich einfach irgendwas zusammen. Und so geht es immer weiter. Eine nähere Beschäftigung mit den zahllosen Werken, die über die Weiterexistenz der Seele nach dem Tod geschrieben wurden, würde noch viel mehr Beispiele solcher Erinnerungen an vergangene Inkarnationen zutage fördern. Doch warum sollten wir all diese Beispiele über viele Seiten hinweg ausbreiten, obwohl die Erlebnisse anderer Menschen durchaus von wissenschaftlichem Interesse sind und sich auch gut als Fundament einer Theorie oder Lehre eignen, werden sie niemals solche Erfahrungswerte nach der oben beschriebene strenge Wissenschaftler verlangt. Aha, also man kann es nicht beweisen, es ist nur eine Behauptung. Wieso guckst du gerade nach Druckluftspray? Einfach so. Okay. Wer hätte das gedacht? Also diese Beweise mögen dich zufriedenstellen oder auch nicht. Ja, eher mal nicht. Doch ne? Den Menschen, die so etwas selbst bereits erlebt haben, vor allem wenn es sich um besonders deutliche oder umfassende Erinnerungen handelt, wird allein die Realität der Erfahrung so viel Gewissheit geben, dass es keinerlei weiterer Beweise bedarf. Ja, dann, gut, dann ist ja klar. Doch, es gibt weitere, noch klarere Argumente für Reinkarnation, noch die von ihren Befürwortern als so überzeugend betrachtet werden, dass man sie auch als Beweise bezeichnen könnte. Eines dieser Argumente handelt von den Unterschieden in den jeweiligen Talenten, Eigenschaften, Neigungen und Vorlieben, wie sie sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern offensichtlich sind. Also jetzt, im Grunde genommen ist das ganze Buch, kann man einfach sagen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Beweise. Das ist einfach eine Idee. Mhm. Die dumm ist und schlecht. Uns ist ein Fall bekannt, bei dem ein Mann bei allem versagte, was er tat. Bis ihn schließlich sein Schwiegervater im Alter von 40 Jahren an die Spitze eines Unternehmens setzte, das dieser aufgrund einer uneinbringlichen Forderung übernahm. Der Versager begann sich sofort aufs Äußerste für das Unternehmen zu interessieren und kannte es nach einem Monat besser als viele andere, die seit Jahren in dieser Firma beschäftigt waren. Versager! Er fühlte sich dort absolut zu Hause und nahm rasch eine Verbesserung nach der anderen vor. In wenigen Jahren entwickelte sich dieser Unternehmer zum nationalen Branchenführer. Gesegnet sei der, der sein Werk hat gefunden. Vertreter der Reinkarnationstheorie würden sagen, dieser Mann habe seine Berufung gefunden, also etwas, das zu den Anstrengungen seines früheren Lebens passt. Ja, schön. Ja, das ist ja ein Beweis auch. Ja, sicher. Also wenn das kein Beweis ist, dann weiß ich es auch nicht. In die gleiche gedankliche Richtung gehen auch die Fragen zum großen Thema der instinktiven Zuneigung oder die Abneigung, des Liebens und Hassens, die auftreten, wenn sich zwei fremde Menschen begegnen. Woher kommen diese merkwürdigen, unerklärlichen Gefühle? Ein Zettel auf dem Tisch. Für mich, aha, die Frau ist weg. Viele fühlen sich spontan vom Gegenüber angezogen oder abgestoßen, obwohl es sich um einen fremden Menschen handelt, der diese Gefühle im aktuellen Leben niemals verursacht haben konnte. Mit Vererbung lässt sich dies nicht erklären. Oh, soll das jetzt rationalisiert werden, sodass man nicht dran arbeiten muss, wenn man ein Soziopath ist? Ja. Ist es bloß eine törichte, unvernünftige Einbildung oder Empfindung? Ist es das Ergebnis natürlicher Veranlagungen, die entweder gut oder überhaupt nicht miteinander harmonieren? Sind es die Überbleibsel der von unseren Vorfahren vererbten Gefühle, weswegen Menschen eines bestimmten Typs gehasst, geliebt oder gefürchtet werden? Handelt es um eine telepathische Wahrnehmung bestimmter Eigenheiten des anderen? Es handelt sich um. Ich lese nur so, wie es da steht. Oder ist es das Emporsteigen von Gefühlen, die in einem früheren Leben erfahren wurden? Ist dieses Phänomen den Reinkarnationsbeweisen zuzuordnen? Einige Menschen denken, die Antwort auf diese Fragen könne nur in den Reinkarnationslehren gefunden werden. Mhm. Beweis! Okay, wie wäre es, wenn wir hier jetzt live eine Rückführung machen? Du führst mich zurück und sagst mir, wo ich so war vor kurzem. Nee. Im vor früheren Leben. Nee? Das funktioniert ja doch nicht. So, halt! Es gibt in diesem Buch, das muss man ihm ja tatsächlich zugutehalten, ein Kapitel, das lautet Argumente gegen Reinkarnation. Aber das ist langweilig. Und das ist auch nicht nur eine Seite mit keine oder so. So würde ich es ja machen. Deswegen will ich nochmal kurz da reinschauen, bevor wir dieses traurige Kapitel hier beenden. Boah, das war echt anstrengend heute. Ja, ich sag ja, diese Kategorie... Die ist richtig nervig. Das macht auch viel weniger Spaß als so diese Einhornbücher. Wir haben bald ein Einhornbuch. Da wir den Pro-Argumenten der Reinkarnationsanhänger sie bereits sehr viel Raum eingegeben haben, wollten wir es für richtig, noch einen allgemeinen Überblick über die Argumente der anderen Seite, in Anführungszeichen, zu liefern, bevor wir dieses Werk beenden. Deswegen folgt nun eine Zusammenstellung der Kontra-Argumente inklusive einiger typischer Kommentare der Reinkarnationsanhänger auf diese Argumente. Kommentar. Aha. Also zum Beispiel die tatsächliche Existenz einer Seele ist hier ein Ding, das muss vorausgesetzt werden, damit die Reinkarnationstheorie funktioniert. Und das ist offensichtlich ein Argument, also da gibt es ja überhaupt gar keine Belege für und es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die das bestreiten. Das ist dann also wohl das erste Gegenargument. Also die tatsächliche Existenz einer Seele ist daher eine notwendige Prämisse, ein feststehendes Grundprinzip, ohne dass es überhaupt keinen Sinn macht, falsches Deutsch, sich näher mit der Frage einer möglichen Wiedergeburt zu beschäftigen. Streng genommen ist die Existenz einer Seele wahrscheinlich wirklich nicht materiell beweisbar, außer Berichte über gut dokumentierte Geisterscheinungen in Form von Erscheinungen exkarnierter Seelen oder Kommunikation mit solchen reichen einen bereits als Beweis. Mit dieser Trias jetzt? Mit dieser Mana-Prana-Mana-Mana-Trias? Oder mit dem Astralleib und... Ja, so mit einem, so ein Typ mit einem Bettlaken über dem Kopf, mit Löchern drin, Kette und Kugel, so. Macht er auch... Nein, das ist albern. Ach so. Für die Wissenschaft gibt es bisher keinerlei echte Beweise, in Anführungszeichen, für die Existenz einer Seele, welche nach dem Tod weiter besteht. Ja, doch für alle Religionen, ja, jetzt kommt, dass die Religionen das doch glauben, das ist ja jetzt nicht so richtig neu. Auch jetzt nicht etwas, was uns näher einen Beweis ranbringt. Gut, was gibt's noch? Ich muss den Backofen gleich noch sauber machen. Das zweithäufigst genannte Gegenargument lautet, es kann keine Reinkarnation geben, weil wir uns dann an die Geschehnisse unserer früheren Leben klar und deutlich erinnern müssten. Das hatten wir doch eben schon. Angeblich können die das doch. Manche können das, und wenn die aber zu lange in dem Zwischenhimmel waren, dann können sie es vielleicht nicht mehr. Also, dass die meisten Menschen keine solche Erinnerung besitzen, wird daher als Widerlegung des Reinkarnationslehre verstanden. Die Antwort auf dieses Argument lautet, erstens gibt es sehr wohl Menschen, welche sich an frühere Leben erinnern. Also so einfach doch. Ja. Und die von uns geschilderten Fälle, wie viele andere in dieser Art, zeigen, dass dieses Gegenargument auf einer falschen Behauptung basiert. Und zweitens beweist es überhaupt nichts, wenn sich ein Mensch nicht mehr an frühere Ereignisse erinnern kann. Wer kann sich schon an all das erinnern, was man als Säugling und Leben in diesem Kind erlebt hat? Also zusammengefasst ist es doch, ich höre dich nicht. Das ist so wie Homöopathie. Wenn es schlechter wird, ist es Erstverschlimmerung. Wenn es nicht schlechter wird, ist die halt zufällig ausgeblieben. So. Dann wird hier also groß... Noch ein Gegenargument ist eng verbunden mit dem gerade zuvor erwähnten, nämlich, demnach wäre genau angenommen absolut gleichgültig, ob die neue Seele eine neu entstandene oder eine reinkarnierte ist, wenn die Erinnerung an das, was vor der Inkarnation geschah, nicht oder fast nicht vorhanden ist. Denn dadurch wäre es sinnlos und ungerecht, sich im aktuellen Leben irgendwelche angenehmer Lebensbedingungen zu erfreuen oder unter irgendwelchen unangenehmen Lebensbedingungen zu leiden, die das Ergebnis früheren Lebens darstellen. Wir denken, dass die bereits zuvor beschriebene Antwort zu diesem Gegenargument genauso passen. Aha, also doch. Ja. So. Noch ein Gegenargument ist, dass die Reinkarnation überhaupt nicht notwendig ist, weil die Vererbungslehre alle offenen Punkte erklärt, welche was von den Reinkarnationsvertretern als Bestätigung für ihre Theorie betrachtet werden. Ach so. Okay. Also das heißt, die Genetik, die Vererbungslehre macht die Reinkarnation überflüssig. Das gefällt mir natürlich sehr gut, das Argument. Aber pass auf, er wird dich gleich vernichten. Mhm. Zieh dir besser mal eine Sonnenbrille an. Als Bestätigung. Doch die Befürworter der Reinkarnationslehre weisen in ihrer Antwort darauf hin, dass die Vererbungslehre keineswegs alles zu erklären vermag. Ja, das behaupten wir auch nicht. Insbesondere das Phänomen der besonderen Kinder. Der Kevin ist hochbegabt. Ist ein Indigo-Kind, ja. Die mit außergewöhnlichen Talenten und als Genies geboren wurden, obwohl in ihren Familien seit Generationen niemand überhaupt irgendwelche ähnlichen Talente besaß. Das stimmt, das sogar, ist nicht zu erklären. Und es gibt auch keine Kuckuckskinder auf der Welt. Und es gibt auch keine Mutationen auf der Welt. Sie behaupten sogar, es könnte überhaupt keine Weiterentwicklung der Arten geben, wenn das Prinzip der Vererbung der einzige in dieser Sache beteiligte Faktor wäre. Hat er schon mal was von Evolution gehört oder eigentlich? Wenig. Denn dann entsprechen die Kinder exakt ihren Vorfahren. Ja, das genau das sagt ja die Vererbungslehre. Genau das. Weil Menschen Bakterien sind, hallo? Ja. Es wäre keine Unterschiedlichkeit oder Verbesserung möglich. Okay, also sich einfach dieses ganze Buch sparen können, wenn er einmal ein Buch über Evolution grobe Unkenntnis über... Gut, das war wahrscheinlich zu dessen Zeit noch nicht so weit verbreitet war. Der Darwin hat aber doch weit früher gelebt. Nee, das war auch schon 19. Jahrhundert. Andere Skeptiker werfen der Reinkarnationslehre vor, sie würden behaupten, dass Menschen Seelen in manchen Fällen als Tiere wiedergeboren werden. Doch dieses Gegenargument werden wir nicht diskutieren, und zwar deshalb, weil die höher entwickelten Reinkarnationslehren diese Auslegung ausdrücklich ablehnen. Und wieso haben dann Kinder oft dieselben Eigenschaften wie ihre Eltern? Wieso kann man nicht als Tier wiedergeboren werden? Fragen über Fragen. Über Fragen. Ein weiterer, ebenfalls häufig genannter Einwand lautet, auf jeden normalen Menschen muss die Idee einer möglichen Reinkarnation sowohl rational wie auch emotional abstoßend wirken. So ist es ja. Aber das ist zwar kein Argument dagegen, aber so ist es ja. Wenn man dieses Argument allerdings genauer hinterfragt, stellt man schnell fest, dass diese Menschen Angst davor Dumm haben, sind. Ohne Erinnerung noch einmal wiedergeboren zu werden. In Wirklichkeit ist diese Vorstellung, die auf sie abstoßend wirkt. Aha. Wahrscheinlich, weil ein Verlust des eigenen Ichs damit verbunden zu sein scheint. Dabei würde bereits eine kurze Beschäftigung mit diesem Thema zeigen, wie unbegründet diese Sorge ist. Okay. Okay, können wir aufhören jetzt? Noch ein Gegenargument. Hm. Manche Menschen sagen, ich will aber nicht zurückkehren. Ja, das ist ein gutes Argument. Und ein anderes Argument gegen die unterstellt ihr, sie wäre unchristlich, heidnischen Ursprungs und nicht in Übereinstimmung mit den höchsten Vorstellungen zur Unsterblichkeit der Seele. Ja, dann. Ein gutes Argument. Ja, also es werden hier diverse sehr schlechte Argumente, also die schlechten Argumente sind und bleiben schlecht, die guten Argumente werden mit doch, weiß nicht, la la la, ich kann dich nicht hören, abgetan. Und die Argumente, die er nicht richtig versteht, die versteht er nicht richtig. So, das Karma-Gesetz überspringen wir, Ende. Boah, wir haben hier schon... Oh. Ja. Super viel gelesen jetzt. Ja. Dann lese ich noch den Ausklang und dann ist gut. Zum Karma-Konzept. Im Großen und Ganzen lehnt es dieses zuletzt genannte Karma-Konzept generell ab, die Begriffe Belohnung und Bestrafung in diesem Zusammenhang zu verwenden oder auch nur die Idee in Betracht zu ziehen. Stattdessen sieht es in allem die Ausarbeitung eines gewaltigen kosmischen Plans. Also genauso Willkür wie vorher und nichts mit Gerechtigkeit. Durch den sich alles vom Einfachsten zum Höchsten und zu noch höherem entwickelt. Demnach ist Karma nur ein Aspekt des großen Gesetzes in Großbuchstaben, das auf allen Ebenen, in allen Lebensformen und im gesamten Universum aktiv ist. Das solltest du tun, weil wir noch das Fundstück da drauf haben. Ja, dann liest du das mal hier zu Ende, ab aktiv ist. Die Aussage, das Universum wird durch Gesetzmäßigkeiten regiert, ist für diese Betrachtungsweise ein ganz wesentlicher Grundsatz. Und obwohl die ultimative Gerechtigkeit, also immer wenn ich diese coole Baseball-Ansagerstimme mache, dann heißt das, dass es großgeschrieben ist, für sie genauso wesentlich ist, sieht sie in der Verteilung von Strafen und Belohnungen für Verdienste und Verfehlungen keinerlei Hinweis auf diese ultimative Gerechtigkeit. Sie sucht nach ihr und findet sie in der Erkenntnis, dass alles zum Guten hinarbeitet, dass sich alles weiter zu Höherem hin entwickelt, dass es alles geordnet und gerecht ist, weil das Ende auf jeden Fall absolut gut ist und dass jeder noch so winzige Prozess innerhalb der gigantischen kosmischen Maschinerie in die richtige Richtung zeigt und auf dessen Ende ausgerichtet ist. Folglich ist jeder von uns genau dort, wo er momentan sein sollte und unsere Situation... Folglich ist jeder von uns genau, wo er sein sollte... Blabla, für diese Denker gibt es wahrhaftig keinen Teufel, sondern nur Angst und Unglaube. Alle anderen Teufel sind Illusionen, wenn sie Angst und Unglauben gegenüber dem Allguten erzeugen, gleichgültig, ob sie Beelzebub, sterbliches Bewusstsein oder Karma genannt werden. Diese Denker spüren in Übereinstimmung mit dem höheren Licht zu leben und ohne Angst vor einem übelwollenden Karma bedeutet, die eigene Beziehung mit dem universellen Guten zu spüren. Und dann Tag für Tag zu leben, stets auf die beste dir bekannte Weise zu handeln und gütig zu sein. In der Gewissheit, dass du in dem Allguten lebst, dich darin bewegst, in ihm existierst und dass du nicht außerhalb, abseits des Allguten sein kannst, weil es nichts außerhalb davon gibt. Also alles ist gut. Immer. Auch wenn ich dir jetzt eine runterhaue. Okay. Mit dem Wissen, dass das, was dich hierher brachte, dort mit dir sein wird, dass der Tod nur eine Phase des Lebens ist, über allem »Es gibt nichts zu fürchten« geschrieben, steht und dass alles gut ist bei Gott, im gesamten Universum und mit dir. Fini. Guck mal, die singen das mit. Ja, also schwierig. Das war anstrengend, dieses Buch. Aber das ist schon ganz gut, dass wir das machen, weil genau wie Steiner und wie heißt dieser andere da? Das komische Schloss, sind das ja so große Hauptthemen in der Esoterik. Das ist jetzt mal so ein halbwegs ernsthafter Text über Reinkarnation. Und wenn man mal dann sieht, was da... Dieses Konzept ist ja jedem bekannt, aber die Hintergründe, die man jetzt da in diesem Text sieht, wie schwachsinnig und argumentativ wertlos die sind, könnte man jetzt mal sehen. Wenn es nur dafür gut war. Ist richtig. Wir sind ja im Prinzip Wohltäter. So, und passend gelöscht. Dazu haben wir auch heute unser Fundstück der Woche. Genau, das ist nochmal passend dazu. Denn. Das habe ich gerade schon gesagt. Ist das wahr? Mhm. Hi! Denn natürlich wäre es ja verschwendete Liebensmüh. Liebensmüh? Liebesmüh. Du hast Liebensmüh gesagt. Bist du liebensmüde? Nee. Von diesem Autor diesen ganzen Scheiß aufgeschrieben zu haben, wenn man nicht daraus auch klingende Münze machen könnte, nämlich im Hypnosezentrum Harzheim. Das ist witzig, dass das Harzheim heißt. www.hypnosezentrum-harzheim.de. Ja, da werden angeboten, voraussetzend, dass es Reinkarnation, Seelenwanderung und diesen ganzen unsäglichen Scheiß gibt. Das haben wir doch gerade erfahren, dass es das gibt. Rückführungen, Jenseitskontakte und Hypnosen. Die Seite ist auf den ersten Blick nicht sofort Crackpotty. Man sieht so einen Gartenweg und oben so ein Auswahlmenü, das noch so ganz halbwegs seriös ist. Ist das denn dann auch so eine Jenseitspartnervermittlung? Weil das weiß ich nicht. Das wäre ja auch witzig. Oh, das ist im Herzen von Köln. Das ist natürlich interessant. Da sollten wir vielleicht mal hin. Also angeboten werden Blockadenlösung, Gewichtsproblemen. Ach, Rückführung in Vorleben können besonders hilfreich sein bei Blockadelösung, Gewichtsproblemen. Also zum Beispiel, wenn du Gewichtsprobleme hast, dann ist es, weil du vor 1500 Jahren zu viel gefressen hast. Oder zu wenig. Mhm. Wiederkehrende Verhaltensweisen und viele andere Fragestellungen. Warte mal. Die haben also ein Siegel. Hier steht Mitglied im Verband freier Psychotherapeuten. Psychotherapeut ist, glaube ich, keine geschützte Bezeichnung. Das heißt, so kann sich, glaube ich, jeder nennen. Ich glaube, du darfst dich nicht psychologischer Psychotherapeut nennen oder so. Ach guck, da steht das mit dem Fettsein. Warte mal. Verband freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater e.V. Ich bin auch ein psychologischer Berater. Und natürlich National Guild of Hypnotists, NGH. Geprüft durch die National Guild of Hypnotists. Also das heißt, das ist ganz, ganz doll seriös, nicht wahr? Mhm. Hier willst du nicht mal das mit dem... Nein, wir müssen erst gucken, wer das ist. Denn wir sind... Martina Harzheim. Hypnoseleiterin. Die sieht so aus, als würde die normalerweise bei Astra TV irgendwie Energiekissen und sowas verkaufen. Dann ist das aber bestimmt auch Schwäbin. Ja, das ist wahrscheinlich. Die ist Rückführungsleiterin, Aufbau und Kontakt zur geistigen Welt. Das ist einfach so. Mhm. Ja. Jenseitskontakte, Fachausbildung in energetischer Hypnose. Energetische Hypnose. Geprüfte psychologische Beraterin, Reiki-Meisterin und Lehrerin natürlich. Dozentin Paracelsus Heilpraktikerschulen. Oh Gott, wow. Und Mitglied Verband freier Psychotherapeuten. Wow, was ist das? Das sind alles Pseudo. Ja, aber Heilpraktiker, ich dachte, Heilpraktiker müssen, die machen ja immer irgendwas. Was? Heilpraktiker sind gar nicht alle seriös und machen nur richtige Medizin. Aber die sollten in ihrer Ausbildung ja eigentlich nur so seriöse Sachen mitkriegen. Aber Es gibt keine Ausbildung. Heilpraktiker brauchen nur eine Prüfung zu machen. Und jeder doof kann eine Heilpraktikerschule aufmachen. Und dass die Durchfallquoten von 90% haben, ist ja auch bekannt. Oh, Maximilian Brase. Und dann gibt es da noch so einen Sidekick, der aussieht, als wäre das ihr, ich nehme mal an, irgendwie so eine, wie sagt man denn? Boy-Toy, genau. Der ist nämlich nur spirituelles Medium, dann einfach nur Reiki, Aufbau und Kontakt zu geistiger Welt und Jenseitskontakte. Mehr kann der nicht. So. Das ist aber gut schon. Naja. Hier, gehen wir auf Rückführungen. So. Also dann gibt es hier oben in diesem Menü noch unser Angebot, Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, Probehypnosen und Rückführungen. So. Rückführung Informationen angeklickt. Aber guck mal, wenn es dann, die machen Kontakte ins Jenseits und die machen hier mit die Kassetten. Mhm. Was ist, wenn du gerade deinen Opa da sprechen möchtest, der aber schon in einer anderen Seele wieder auf der Erde ist? Ja, das ist ja in der Gegenwart. Wie meinst du? Nee, der kann ja, das dauert ja 1500 Jahre. Ja, aber angenommen, das stimmt jetzt nicht, wir richten uns jetzt nicht nach der Theosophie, sondern nach den Griechen oder den Indern. Ja, dann ist er halt nicht da. Dann musst du ihm auf die Mailbox quatschen im Jenseits. Okay. Ist ja wohl logisch. So. Ah, kriegst du dann noch dein Geld zurück? Nee, das ist ja wie beim Telefon, ne? Verbindung ist ja zustande gekommen. Hm. Die Glaube an die Unsterblichkeit der Seele ist so alt wie die Menschheit selbst. auch in den großen Weltreligionen, in den großen Teilen der Menschen, bla bla bla bla. Einführung. Also man kann zum Beispiel sowas erfahren wie, wer war ich früher? Nein, mit Hilfe einer verantwortungsvoll und seriös geführten Rückführung. Ach so, natürlich, natürlich. Entschuldigung, also deswegen, das ist richtig. Die sind ja nicht umsonst Mitglied im VfP und im NGH. Also mit seriöser Rückführung kann man erfahren, wer war ich früher, in welcher Form war ich schon einmal mit einer bestimmten Person verbunden. Dreieck. Ach so, das heißt, man hat nicht nur schon mal gelebt, sondern hat auch schon mal mit jeder anderen Person Verbindung gehabt. Weil die werden garantiert nie sagen, gar nicht. Ja. Wenn man da jetzt hinkommt mit irgendeiner nee, den kanntest du nicht. Ehefrau da hat oder in so Bielefeld und sagt dann, gewohnt. Ich möchte wissen, wie war ich denn mit der Frau verbunden? Und dann, wenn die dann sagen würden, ja, gar nicht. Mhm. Leider nicht, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Tut mir leid. Dann wäre das ja schnell vorbei. Das ist richtig. Stattdessen müssen die sich ja irgendeine Räuberpistole aus dem Arsch zaubern. Hallo, die sind seriös und verantwortungsbewusst. Welche Altlasten aus früheren Leben trage ich heute noch mit mir und wie kann ich dies auflösen? Wollten Sie auch schon immer wissen, ob und wo Sie schon einmal gelebt haben? Oder habe ich vielleicht eine ganz frische, ungebrauchte Seele? Mit einer Rückführung ist es möglich, einen Einblick in frühere Leben gewährt zu bekommen und die Herkunft Ihrer Seele zu ergründen. Du musst es eher auf Schwäbisch machen. Haben Sie sich auch schon mal zu bestimmten Orten besonders hingezogen gefühlt? Wenn Sie zum Beispiel im Fernsehen einen Bericht oder Bilder über ein fremdes Land sehen, im Internet nach einem Urlaub stöbern oder einfach nur die Gedanken in die Ferne schweifen lassen. Das kann keine natürliche Ursache haben, das heißt auf jeden Fall. Kennen Sie auch dieses Gefühl von der Vertrautheit und fühlen Sie manchmal auch den Wunsch, gerade an den Ort zum Gange? Ja. Das war auch für mich einer der Beweggründe auf die Reise in die Vergangenheit zum Gange. Ja, ja. Also hier steht dann jetzt ganz viel, wie das so passiert und wer ist mein geistiger Führer. Aber jetzt, was kostet das? So. Also, für eine Rückführung können Sie einschließlich Vor- und Nachgespräch etwa 2 bis 2,5 Stunden einplanen. Für die Rückführung berechnen wir einen Festpreis von 165 Euro. Was hat die denn für einen Stundenlohn? Boah, über 80 Euro, ne? Mhm. Ja, ganz nett. Ganz gleich, wie lange Sie auf Reisen sein möchten. Sollten Sie sich für weitere Rückführungen entscheiden, fällt hier eine Pauschale von nur noch 135 Euro an. Der Betrag ist in bar im Anschluss an die Rückführung zu bezahlen. In bar natürlich. Ja. Liebes Finanzamt, kleiner Hinweis. Auf Wunsch zeichne ich Ihre Rückführung auch auf und übersende Ihnen anschließend die CD. Gerne berate ich Sie ausführlich vorab über die Chance. Boah, ich würde die jetzt so gerne anrufen. Wer das tun möchte, 0151 5419 0148. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. So, Harzheim. Erfahrungsbericht ist natürlich sehr schön. Aha, es gibt hier Erfahrungsberichte von 6 Leuten. Sven, Esther, Jan, Klaus, Alexander und Melanie. Die Esther. Lass mich raten, die war früher in Israel. Beziehungsprobleme. Die junge Esther hat stets das Gefühl, dass ihre Gefühle nicht erwidert werden. Ja. Ach so, guck. Hier weichen die ab von den 1500 Jahren, denn die Esther ist 1903 in Petersburg, St. Petersburg gewesen. Und der Vater ist Diplomat und geht gerne auf die Jagd. Das ist auch so richtig billige Kitsch. Prosa, die dann da so. Nee, du guckst so, du warst eine Prinzessin. Ich möchte wissen, wie oft die das schon erzählt. Nein, die sagt das ja selber. Also die liegt ja dann da und erzählt das selber. Und das kommt natürlich nicht, weil die schon 1000 Bücher gelesen, 1000 Filme und Serien geschaut hat und davon irgendwelche lustigen Bilder im Gehirn hat, sondern das kommt, weil das ihr eigenes Leben war früher. Aha, das ist also. Esther hat im Nachgespräch erkannt, dass die lieblose Mutter des Vorlebens keine Macht mehr auf ihre heutigen Beziehungen und Gefühle haben darf. Und sie es wert ist, die liebevollen Zuwendungen anderer annehmen zu dürfen. Ja. Schön für die Esther, ne? Mm, super. Was hat denn hier der Sven? Was Sven erlebt? Ja. 18-jähriger junger Mann. Der Umgang mit dem Vater macht ihm zu schaffen. Ja, schlimm, schlimm, schlimm, schlimm, schlimm. Er möchte eine Lebenssituation aufsuchen, wo er Kraft und Stärke empfunden hat. Er war also 1446 in Khazar. Der Ort heißt Al-Bajem und liegt in der Nähe der nächsten großen Stadt Katar. Die Kutte, welche er trägt, ist ganz weiß und leuchtet in der glühenden Sonne. Auf der Vorderseite der Kutte befindet sich ein Zeichen, das der Assassine. Oh. Geil, der hat garantiert auch noch nie ein Videospiel gespielt. Ja. 20 Stunden am Tag Assassin's Creed spielen und dann sagen, ich bin das. Das bin ich doch. So haben wir die Sitzung beendet und Sven hat die Kraft, die Unabhängigkeit und die Freiheit mit ins Hier und Heute genommen. Das hat ihm anscheinend geholfen, die Missachtung durch seinen Vater zu verarbeiten. Oh Mann, ey. Du faule Sau, hör mal auf, Assassin's Creed zu spielen. Nein, ich fühle mich von dir unterdrückt. Ich war mal Assassine, ich mach dich kaputt, du Sau. So, Jenseitskontakt. Dann kommt er da mit seinen Fadenärmchen. Ach ja, das ist dieses eine von mir ganz besonders verabscheute Beutelschneiderei, wo man also irgendwelchen Menschen, die gerade einen anderen Menschen verloren haben, noch das Geld aus der Tasche zieht, indem man denen suggeriert, man könnte Kontakt zu den Verstorbenen herstellen. Und die Verstorbenen reden natürlich dann alle in dem Ranzschwäbisch. Ja. Ranzschwäbisch und sind natürlich auch immer im Licht und denen geht's gut und Ab wann ist es möglich? Kontakt zu den Verstorbenen. Die Verstorbenen benötigen meistens etwas Zeit. Man kann jedoch sagen, je weiter der Tod zurückliegt, desto länger kann es dauern, bis der Kontakt hergestellt ist. Das ist wie mit dem 56K-Modem damals. Aha, da steht wahrscheinlich so als kleiner Disclaimer, Erkenntnisse über ungeklärte Todesfälle vorhersagen nach dem Verlauf des eigenen Lebens und Ähnliches sind nicht unbedingt zu erhalten. Zum Beispiel, ob man ermordet wurde oder ob zum Beispiel... Ja, die wurde ermordet, sagt sie. Wegen eines Suizids. Von einem Assassinen, sagt sie. Kein Versicherungsschutz, genau, besteht. Eine im diesseitigen Leben liebevolle Mutter wird auch liebevoll antworten, während ein autoritärer Vater sicher in seiner eigenen bestimmten Art und Weise Ratschläge erteilen wird. Eine gewisse Gelassenheit und Abstand zu den weltlichen Sorgen können wir wahrnehmen. Die persönlichen Eigenarten sind noch immer vorhanden. Natürlich, natürlich. Die sind ja auch, haben ja auch nichts mit der Gehirnmorphologie zu tun. Da steht, wenn kein Kontakt möglich ist. Oh, dich interessieren die Kosten mehr. Ja, da kommen dann irgendwelche Ausflüchte. Ja, bla bla bla. So, was kostet der Spaß? Oh, das ist günstiger. Ähnlich wie bei der Rückführung machen sie es sich nach einem vertrauensvollen Vorgespräch bei meditativer Musik gemütlich. Meditativer Musik, bitte. Also, meditativer Musik, gemütlich. Ganz sicher leite ich sie in eine angenehme Trance, in der sie mit meiner Unterstützung den gewünschten Kontakt aufbauen können. Etwa 2 bis 2,5 Stunden können sie für einen Jenseitskontakt mit Verstorbenen einplanen. Im Anschluss bitte ich den Festpreis von 165 Euro. Ach, das kostet doch dasselbe. Sollte es wieder erwarten, nicht zu einem Kontakt kommen, fällt für die Bemühungen nur eine Pauschale von 95 Euro. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Ah, sehr schön. Ah, wenn du Persönlichkeitsstörungen hast, drogen- oder alkoholabhängig bist oder degenerative Hirnerkrankungen hast, dann ist das für dich nicht geeignet. Schön. Ja, das wär's, ne? Das gibt es beim Hypnosezentrum Harzheim. Keinerlei Fachkenntnisse, dafür viele lustige, ausgedachte Quatschtitel. Hervorragend. Ich bin übrigens auch Fach... Scheint man gar nicht so schlecht zu verdienen, denn die Butze, die die da hat, sieht so schlimm gar nicht aus. Schönes Gärtchen hat sie so. Ich bin auch jetzt Fachfrau für energetische Hypnose. Ich bin Psychotherapeut. Naja, sehr und schön. Hypnotherapeut. Ich glaube, Hypnotherapeut ist das nicht geschützt. Was? Wieso? Weiß nicht. Es gibt ja auch da Menschen, die... Dann ist ja auch Delfintrainer geschützt. Hölderlinstraße 7, Köln-Bayenthal. Da sollte man eigentlich mal vorbeifahren. Und der die Fresse polieren. Hundescheiße in den Briefkasten schmeißen. Okay. Ich würde sagen, damit beenden wir den Spaß für heute. Allerdings. Wir haben lange genug gelitten. Ja. Wo ist da die Gerechtigkeit bei so viel Leid? Ich hoffe, ich werde im nächsten Leben als Putin wiedergeboren. Das wäre gut. Um euch jetzt allerdings noch ein bisschen Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, haben wir einen wunderschönen Songklassiker, nämlich das erste Lied, das ich hier von Debauchery gehört habe, Kill, Maim, Burn, das auch ein lustiges und auch schlechtes und auch lustiges Video hat. Ja. Das von der ersten Platte, gut abgehangener Klassiker. Da kann man schon mal sich den Nachmittag mit versüßen lassen. Und jetzt los! Und noch ein paar Minuten nach. We'll be right back. Hier ist der VIP-Club. VIP-Club. Sehr gut. Was wollen wir den Menschen heute erzählen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben heute Fortune and Glory gespielt. Ja, kennt das jemand? Ich bin ja ein großer Brettspiele-Freund. Ich meine damit nicht Brettspiele. Wie Mensch, ja, ärgere dich oder nicht. Halma und auch bitte weit jenseits der Komplexität von den fucking Siedlern. Sondern eher sowas wie Arkham Horror oder... Fortune and Glory. Oder Fortune and Glory von dem ausgezeichneten Spieleverlag Flying Frog. Das eine Ausstattungsschlacht ist, ein riesiger Karton, der in keinen handelsüblichen Schrank hineinpasst und über 146 Plastikteile enthält, ganz zu schweigen von den ganzen Karten. Flying Frog übrigens immer hochwertiges Spielmaterial. Ein schönes Spiel. 146 Plastikteile, da können ganz schön viele Kleinkinder dran ersticken. Ja, das ist wahr. Aber das ist eben der Preis für ein Pulp-Fiction-Spiel, das ungefähr in den 1930er Jahren spielt und so die Stimmung von Indiana Jones hat, auch mit den Cliffhangern. Und mit den Nazis, die du besiegen musst. Ja. Das ist auf jeden Fall total cool, hat Spaß gemacht. Cornelius hat gewonnen, wie immer. Aber ich spiele die Spiele ja auch nicht, um zu gewinnen. Nein, das wäre ja auch verrückt. Ja, das ist, glaube ich, so ein Frauending. Aber wir haben ja auch zum ersten Mal gespielt, das ist ja nur zum Ausprobieren. Ja. Genau. Zum Warmwerden, weil demnächst kommen Leute und dann spielen wir das mal mit denen zusammen. Und da mache ich leckeren Nachtisch. Doch nun zu etwas völlig anderem. Death Metal! Death fucking Metal. Thank you.